Okay. 1, 2. Ja, man hört mich. Ja, herzlich willkommen im Namen des Antifa AK Köln zur heutigen Veranstaltung Geschichte und Zukunft der antinationalen Linken. Wie ihr seht, ist das Podium noch nicht so ganz komplett. Wie schon gesagt, die Berliner Genossen hoffen wir treffen jede Minute ein. Das nutzen wir einfach auch noch ein bisschen für einen kleinen Werbeblock. Diese Veranstaltung möchte natürlich auch die am nächsten Samstag stattfindende Demonstration in Berlin Es gibt kein Ende der Geschichte bewerben. Nächsten Montag oder übernächsten Montag in Berlin hat sich die Bundesregierung und die Stadt Berlin eine große nationale Jubelsause überlegt, wo symbolisch nochmal die Mauer fallen soll in Form von Umstoßen von Dominosteinen. Und auch die Mauer soll gleichzeitig aber auch durch eine Menschenkette wieder errichtet werden. Das ist ein bisschen selbstwidersprüchlich, aber macht nichts. Wir vom Ums Ganze Bündnis und ein Berliner Bündnis haben uns überlegt, dass wir dagegen demonstrieren möchten. Insbesondere unter dem Motto, es gibt kein Ende der Geschichte, wollen wir die nationale Ideologie, die behauptet, dass mit dem Scheitern des real existierenden Sozialismus jedwede gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus verschwunden wäre, ein wenig in Frage stellen. Damit ihr da auch mit hinkommen könnt, haben wir einen Bus in NRW organisiert. Da hinten rechts an unserem kleinen Infotisch könnt ihr diese auch im Gegenwert von 20 Euro erwerben. Und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr gleich oder nachher bei unserer Party ein, zwei Karten da erstehen würdet. Damit habe ich auch schon eigentlich die Überleitung zu dem nächsten Werbeblock. Im Anschluss an diese Veranstaltung, falls es Leute noch nicht mitbekommen haben, gibt es noch eine kleine Party in dem Asta-Café. Das Asta-Café ist, wenn ihr hier aus dem Hauptgebäude rauskommt, geht ihr einfach links die Straße runter an der Haltestelle vorbei, also über die alte Stelle hinweg, und dann kommt auf der linken Seite so ein Gebäude, da steht auch Asta Café, und ja, da kann man dann vielleicht die Debatten, die wir nicht heute Abend zu Ende führen konnten, weiterführen bei einem gesellschaftlichen Zusammensein mit Alkohol. Und dann vorletzter Werbeblock. Es gibt dieses Jahr wieder traditionell, wie in den letzten, jetzt hoffe ich, sage ich nichts Falsches, 5 oder 6 Jahren, am 9. November hier in Köln eine Gedenkveranstaltung, Gedenkkundgebung, eine anschließende Demonstration in Gedenken an die Opfer der Pogrommacht von 1938. Dazu ruft das Bündnis auf, kein Vergeben, kein Vergessen, in dem wir als Antifa AK auch seit Jahren mit dabei sind. Flyer liegen ja bei euch aus. Und dann gibt es jetzt noch von der anarcho-syndikalistischen Jugend Recklinghausen einen ganz kurzen Hinweis auf eine kommende Nazi-Aufmarsch und die Proteste dagegen. Und dann starten wir. Hallo? Hallo, ich bin von der ASJ Recklinghausen und wie gerade schon angesprochen, findet am 28.11. diesen Jahres eine Demo statt der autonomen Nationalisten, und sie versuchen damit halt die gescheiterte Demo in Dortmund halt wieder gut zu machen, weil sie in NRW halt dieses Jahr noch keine große Demo hatten. Ja, wir werden das natürlich nicht so stehen lassen und versuchen halt, dagegen was zu unternehmen. Also am 27. rufen wir auf zu einer antinationalen Vorabenddemo. Das ganze Wochenende wird das AKZ als Anlaufstelle für Konzerte und weiteres gehalten. Und am 28. rufen wir halt zu weiteren Aktionen auf. Ja. In Recklinghausen. Die Demo findet Also die Demo der Nazis findet am 28. Am Hauptbahnhof statt, November. Weitere Fragen noch dazu, oder? Also es wird auf jeden Fall auch noch dezentrale Aktionen geben, am Samstag selber, also am 28. weil es halt nur eine angemeldete Vorabbewegung ist. Und wer jetzt noch Bock hat, an dezentralen Aktionen mitzumachen, so wie gesagt, am 14. das alternative Kulturzentrum einzurechnen. Und ja, der kann sich halt an ihn vorne wenden und da machen. Okay, dann danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, dann beginnen wir. Also Sinn und Zweck der heutigen Debatte sollte ein wenig sein, zu hinterfragen, wie aus dem Scheitern des real existierenden Sozialismus und den darauf anschließenden aufkeimenden Nationalismus in Deutschland die radikale Linke insgesamt vielleicht ein wenig in die Defensive geraten ist, sag ich jetzt mal so, und damit halt einen Blick zurück und einen Blick nach vorne werfen, um heute zu fragen, wie eine radikale, antinationale und sozialrevolutionäre Politik aussehen sollte. Und damit übergebe ich dann an Thomas, der uns vielleicht gute Gedanken bringt. Könnt ihr euch einfach vorstellen? Ach so, ja, ich bin der Alex vom Antifa AK und ich würde sagen, die anderen stellen sich selber vor. Da kann ich nichts Falsches erzählen. Ich bin Thomas Ebermann und die Veranstalter haben mir, ich gucke einmal auf die Uhr, knapp 20 Minuten gegeben, ein bisschen aus den Ursprüngen der antinationalen Linken zu berichten und ein paar Rückschlüsse auf heute zu ziehen. Der Ausgangspunkt der antinationalen Linken, das war die Erkenntnis oder das Eingeständnis, also sowohl analytisch als auch emotional, dass wir uns im Jahre 1989 und den folgenden in so etwas wie einer welthistorischen Niederlage oder welthistorischen Regression befanden. Beispielhaft für diese Feststellung nämlich drei Faktoren. Erstens, ungefähr ab dem Zeitraum stand fest, bald wieder würde die ganze Welt unter Verfügungsgewalt des Kapitals stehen. Eine Ambition, die seit 1970 mal kriegerisch, mal diplomatisch, mal ökonomisch verfolgt worden war, fand Erfüllung. Diese Feststellung, das Registrieren dieses unheimlichen Triumphes des Kapitalismus beinhaltet an dieser Stelle keinerlei Aussage über die Qualität des unterlegenen Lagers, das ja schon deswegen kein sozialistisches sein konnte, weil es sich real existierender Sozialismus nannte. Zweitens, Deutschland vollzog die Wiedervereinigung und zwar präzise nach den Modalitäten, die seit der Gründung der Bundesrepublik Staatsdoktrin waren, also Anschluss oder Einverleibung der DDR. Das musste bedeuten, dass die Restriktionen, die Deutschland auferlegt worden waren, also zum Beispiel diese Schönheit der begrenzten nationalen Souveränität, die ja implizierte, dass Deutschland verboten worden war und einige taten auch so, als wäre das ihre Meinung, keine Kriege führen zu können, wie es Staaten vergleichbarer ökonomischer Potenz angemessen erschien, dem Ende zu streben würden, der Vergangenheit angehören mussten, egal welche konkrete Verlaufsform, mit welcher Helmfarbe oder sonst etwas die notwendigen Schritte waren. Die Deutschen sind ja für den Nationalsozialismus nicht bestraft worden. Im Westen war es karrierefördernder Vorteil, in der NSDAP gewesen zu sein. Und in der DDR wurde die Schuld an eine winzige Herrschaftsschicht delegiert und so dem Proletariat und terminologisch auch der Bauernschaft Freispruch erteilt. Aber obwohl die Deutschen nicht bestraft wurden, haben sie sich ihr Bestraftsein selbst ungefähr seit Juni 1945 permanent attestiert. Als eine der großen Strafen galt, weil hier alliierte Aufpasser sind, dürfen wir nicht reden und handeln, wie uns der Schnabel gewachsen ist. In ganz vielen Debatten gibt es sozusagen eine Doppelrhetorik, die ungefähr so aussieht: wegen der Weltlage, wegen der alliierten Aufpasser müssen wir dieses Ding mit den Wiedergutmachungszahlungen an Israel machen. Wären wir frei, wären wir national souverän, täten wir das ganz bestimmt nicht. Dieses berühmte Wort von Konrad Adenauer in der Wiedergutmachungsdebatte, das Weltjudentum ist eine große Macht, ist nur die zugespitzte Formulierung. Dieser Tatsache, wir finden dasselbe auch in den Debatten der Nichtverjährbarkeit der großen nationalsozialistischen Verbrechen. Nahezu jeder Redner, auch die Sozialdemokraten, sagt, eigentlich müsste das verjähren, aber es gibt hier alliierte Aufpasser, es gibt bündnispolitische Notwendigkeiten. Und dann sind die Deutschen auf die verrückte Idee gekommen, da sie nun nicht bestraft sind, aber die deutsche Sehnsucht, sich als Opfer zu stilisieren, unstillbar ist, als die höchste Form der Bestrafung, die den Verlust der Ostgebiete und die deutsche Teilung sich selber einzureden. Diese drei Sachen, also dies fiel weg. Und ich will erst mal sagen, neben dem materiellen Sieg, den diese Wiedervereinigung bedeutete, gab es so etwas wie einen sozialpsychologischen Mehrwert, der sich mit einiger damals erkennbarer Sicherheit im Pogrom in Rostock-Lichtenhagen gegen die Asylbewerberheime in Hoyerswerda oder eben mit den clandestinen Anschlägen in Mölln oder in Lübeck entladen musste. Wir wissen jetzt, man kann noch viel größere Verbrechen begehen und wird dafür nicht bestraft. Das ist historische Tatsache, das ist sanktioniert. Jetzt können wir endlich wieder reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist oder jedenfalls absehbar. Drittens, erheblicher Teil der Welt strukturierte sich neu und zwar geradezu idealtypisch nach den Prinzipien der deutschen Ideologie. Damit meine ich die Sowjetunion, Jugoslawien, die Tschechoslowakei und einiges mehr zerfielen präzise nach kulturell-ethnischen oder genealogischen Eigentümlichkeiten, also nach völkischen Kriterien. Als Unglücksfall galt plötzlich in der allgemeinen Sicht, wenn ein Volk auf verschiedene Staaten verteilt sei oder in einem Staat mehrere Völker lebten. Die nationale oder nationalstaatliche Homogenität wurde apologisiert. Ihr Gegenteil war das geschmähte und gegebenenfalls militärisch zu zerschlagende Völkergefängnis. Es handelte sich also um einen Nationalismus im allerengsten deutschen Sinne. Die Formulierung von Willy Brandt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, erhebt ja den Nationalismus in die Kategorie des Biologismus, in den Terminus der Natürlichkeit. Und da nun mal in der Marktwirtschaft Erfolg und Natürlichkeit zusammengedacht werden wie nichts Zweites, also Erfolg beweist, dass etwas richtig ist und Misserfolg, dass etwas falsch ist, sind dadurch auch alle, und auch hier sage ich es nochmal, provisorisch fehlerhaften, beschädigten, deformierten, manchmal ins Despotische transformierten, meinetwegen als Klassenherrschaft neuen Typs zu bezeichnenden oder, wenn ihr das lieber wollt, auch als degenerierter Arbeiterstaat oder als, ich wollte jetzt zwischen Charles Bettelheim und Trotzki in diesem Moment noch gar nicht unterscheiden, sind sozusagen alle Anläufe, eine klassenlose Gesellschaft zu errichten oder bloß ein meinetwegen auch menschenfreundliches Regimes in den Ruf geraten, gegen die natürliche Ordnung zu verstoßen. Dieses traf Kritiker der Verfasstheit der DDR, der Sowjetunion oder artverwandter Staaten ebenso wie deren Apologeten. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, ihr wart Träumer, Jesus lebt, Marx ist tot. Das war die allgemeine Botschaft. Bestätigt Um es sozialpsychologisch auszudrücken, fühlte sich also der Angepasste, der Leistungsbereite, der sich lebenslang von allem Protest fernhaltende Biedermann, der schon immer wusste, dass das alles zu nichts führt. Und dieses schreckliche deutsch-biedermännische Selbstbewusstsein war auch die Struktur der ersten Begegnung zwischen den BRD-Triumphatoren und den ihr Empfangsgeld schüchtern kassierenden Bürger der DDR, die Belehrung erhielten, dass sie bis dahin in einem zweiten mehr als 6 Millionen großen Gefängnis gelebt haben und nun glücklich unsere Bananen und unser Empfangsgeld in Empfang nehmen sollten. Es war eine wahnsinnig, also der Überangepasste hatte endlich einmal Grund aufzutrumpfen und manifestierte das in den absurdesten Geschenken. Wir standen in Hamburg mit unserem kleinen Transparent ziemlich am Rande. Wir dachten, gegen diesen nationalen Taumel muss man wenigstens einen Witz in die Welt setzen und hielten das Transparent hoch. Arbeitstempo wie in Leipzig. Darüber haben nicht mal die Leipziger gelacht. Ja, ich wollte sagen, diese drei Sachen sind wirklich nur exemplarisch benannt. 1990 war eine Grundstimmung hinfällig, unhaltbar, nicht durchzuhalten. Ich oder wir, also Linksradikale unterschiedlicher Provenienz, wenn ich sage, mache ich das nicht aus egozentrischen Gründen, nur um niemanden zu vereinnahmen, hatten bis dahin oder bis kurz davor, wir waren ja eigentlich vor der Wiedervereinigung schon platt im Eimer, aus anderen Gründen, eher aus Gründen der enormen Integrationskraft des reichen bürgerlichen Staates Bundesrepublik Deutschland. Die radikale Linke hat sich nicht wegen der Wiedervereinigung gegründet, sondern weil verschiedene Sektoren der Linken einfach mal unterschreiben mussten, wir sind, wie wir von der sozialistischen Studiengruppe so nett genannt worden, hypermarginalisierte Outlaws. Also dieses Anzunehmen war ein Bedürfnis, es stimmt. Es geht keine Anstrengung, kein politisch besser sein, kein richtiger machen. Oh, es ist eine überindividuelle Situation, in der wir sozusagen mit den alten Kategorien, wir müssen unsere Politik verbessern, klüger werden, besser argumentieren, offensichtlich gegen eine weltpolitische Tendenz nicht ankommen konnten und Würstchen sein müssten. Aus diesem, wenn man das für mich zusammenfasst, würde ich sagen, ich habe 20 Jahre versucht, linksradikale Politik zu machen, in der Hoffnung, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, vielleicht einmal tatsächliche Fragen der Hegemonie zu stellen, vielleicht einmal jedenfalls größere gesellschaftliche Sektoren, Bataillone zu formieren, die kapitalismuskritisch im theoretischen Anspruch und in der politischen Praxis waren. Das alles war in diesen Jahren hinfällig und so, wenn ich jetzt einleitend nicht theoretische Position ableiten kann, will ich zweitens wenigstens etwas über so etwas wie Haltung oder, ich finde das Wort auch nicht so schlimm, Lebensgefühl der frühen antinationalen Linken sagen. Es ist ganz signifikant, dass dieses Bekenntnis nicht mehr Bestandteil vom Graduellen sein zu wollen, in sehr vielen Dokumenten auftritt. Die radikale Linke führte im Untertitel, wir wollen die Kraft der Negation sein. Der Konkretkongress kurz danach hatte als Untertitel, nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht. Die Demonstration gegen die Wiedervereinigung war betitelt, Deutschland nie wieder oder nie wieder Deutschland, also nicht für ein besseres oder nach besseren Modalitäten sich findendes oder den Anschlussparagraphen anders formulierendes. Man findet das bis in Untertitel und Titel von Zeitschriften, die damals ja in Norddeutschland jedenfalls viel gelesene Zeitschrift 17 Grad hatte den Untertitel Zeitschrift für den Rest. Sogar die Bahamas hatten einen plausiblen Grund, sich Bahamas zu nennen, weil die das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen verteidigende Mehrheit des KB gesagt hat, wenn ihr euch gegen etwas stemmen wollt, was doch unverhinderbar kommt, dann geht doch gleich auf die Bahamas. Und sich dann so zu nennen, finde ich eine feinsinnige Ironie, muss ich sagen. Auch wenn man guckt, ich spreche wirklich nur von Haltung. Welche Zitate hat man damals präambelartig verwendet, um überhaupt mal anzunehmen, ja, es stimmt, wir sind weltpolitisch Würstchen. Wir sind nicht gefragt. So fällt ins Auge, was immer wieder mal auftauchte, zum Beispiel von Theodor W. Adorno, dieses wunderschöne: die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, sich von der Macht der anderen und der eigenen Ohnmacht nicht dumm machen zu lassen. Ein sehr typisches Zitat, was irgendwie sagt, ich weiß, wir haben verloren, wir wissen, wir haben verloren, und unsere Anstrengung soll fortan oder in einem überschaubaren Zeitraum darin bestehen, uns davon nicht auch noch kirre machen zu lassen, sondern ein gewisses Selbstbewusstsein in dieser gesellschaftlichen Marginalität zu pflegen. Hermann Gremlitzer sagt auf unserem Kongress, was gäbe es zu tun, mitmachen, um Schlimmeres zu verhindern, wie die appropriierte deutsche Opposition rät. Mir scheint, das Schlimmste, was zu verhindern wäre, sind Illusionen, die sich die Nachbarn in Ost und West vom wundersam gewandelten Nationalcharakter der Deutschen machen könnten. Wir dürfen nicht behaupten, fährt er fort, dass die antinationale Opposition mehr ist als eine Gruppe, jetzt kommt schon wieder, hypermarginalisierter Outlaws. Immerhin stellt uns diese Einsicht aber vor die Aufgabe, zugunsten keiner wie auch immer gearteter Verbreiterung dieses Kreises oder gar einer sogenannten Bündnisfähigkeit, die Radikalität der hier Versammelten zu domestizieren, dem Verlangen nach Quantität nicht die geringste Qualität zu opfern. Also nein zu Deutschland nicht, obwohl wir wissen, dass es nicht zu verändern ist und bis zum letzten Augenblick noch so tun wollen, als ob, sondern weil wir es wissen und es auch sagen, unsere politische Ohnmacht nicht zu verbergen. Ich glaube, das ist ein sehr typischer Redepassage aus so einem Selbstverständigungsprozess. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt gibt es auch sehr viele Zitate, die ausdrücken, wir sind es müde, uns den angebotenen Alternativen, also das, was die Fernsehmoderatoren immer sagen, jetzt wird spannend, zu unterwerfen. Deswegen und das Buch von Rainer Trampert und mir schmückendes Vorwort, auch ein Adorno-Zitat hätte, an dem sich, das glaube ich, meine politische Sicht bis heute einigermaßen plausibel prägt. Das Zitat geht so: frei wäre erst, wer keinen Alternativen sich beugen müsste, und im Bestehenden ist eine Spur von Freiheit, in sich zu verweigern. Das erledigt viel, wenn man das einmal so ein klein bisschen verinnerlicht hat, denn die Welt ist ja voller falscher Versus. Damals, um mal so einen Streit rauszugreifen, den wir mit den absoluten Mehrheiten der Autonomen hatten, war so ein Versus Pogrom versus Lichterkette. Also außer, dass es überhaupt etwas Schreckliches ist, dass in Deutschland noch Leute sich wagen, mit Lichtern nachts rumzulaufen und sich so zu entindividualisieren, ist der Konsens der Lichterketten gewesen, sie seien gegen solche Pogrome wie in Rostock in Hoyerswerda, aber sie seien nicht gegen die Abschaffung des Asylrechts. Das war genau die Ausklammerung. Also der staatlich regulierte Rassismus stand nicht zur Debatte, sondern sozusagen die Furchtbarkeit des wütenden Mobs wurde kritisiert. Man könnte, viele haben sich geflüchtet, in Spann zu finden, das Versus zwischen völkischem Nationalismus und Verfassungspatriotismus. Beider Ausgangspunkt war und ist, dass es den Deutschen zeitweise an Patriotismus mangele Und da haben eben die klassischen Apologeten der Schicksalsgemeinschaft rückgegriffen auf sehr traditionelle deutsche Ideologie, etwa die großen Aufsätze vom Verfassungsrichter Böckenförde und ähnlich. Und der blöde Habermas kam mit einem Gegenvorschlag, wie es anders gelingen sollte, stolz auf Deutschland zu sein, nämlich aufs Grundgesetz und ähnliche Klamotten. Ein bis heute anhaltendes Versus, was einen langweilen sollte, ist das zwischen Neoliberalismus und Keynesianismus. Auch da werden in Talkshows ja mit roten Wangen diskutiert. Es ist einmal abgesehen von der Tatsache, die ich jetzt hier nicht entwickeln kann, dass der Keynesianismus ein Krisenverschieber und späterer Krisenverschärfer ist, und überhaupt keine Fähigkeiten besitzt, die Krisenzyklen des Kapitalismus zu zügeln oder zu mäßigen. Abgesehen davon, selbst wenn ich in diesem Punkt als Schüler von Paul Mattig Unrecht hätte, würde ich sagen, wie elend ist doch das ist doch die Welt, wenn Keynesianismus und Vollbeschäftigung funktionieren. Völlig falsche Prognostiker, die ich eher als meine politischen Anleiter oder theoretischen Inspiratoren ansehen würde, wie Herbert Marcuse, haben prognostisch völlig falsch gelegen. Herbert Marcuse geht in so einer Schrift wie Der eindimensionale Mensch davon aus, dass in den technisch weit entwickelten Staaten die konsumtiven Möglichkeiten auf viele Jahrzehnte wachsen werden. Das ist falsch. Aber viel wichtiger ist seine Aussage, dass die Lohnarbeit, die Tatsache der Lohnarbeit, den Menschen dermaßen verdinglicht und entmenschlicht, dass es überhaupt nichts Erfreuliches wäre, wenn antizyklische Krisenpolitik sozusagen erfolgreich und konsumtive Möglichkeiten steigend wären. All dieses falsche Versus bedeutet übrigens in meinen Augen nicht, sich dem Versus zu verweigern, das die bürgerliche Welt anbietet, bedeutet nicht Äquidistanz zu den miteinander ringenden Positionen, aber die Anstrengung der Kritik der miteinander ringenden bürgerlichen Positionen von außen zu kritisieren. Man kann, um das mal nebenbei zu sein, übrigens auch Kriegsgegner sein und die real existierende Friedensbewegung heftig verachten, wenn sie zum Beispiel sich veranlasst, sie zu einem Kanzler wie Schröder zu applaudieren. Ich wollte damit sagen, aus dieser Position der gesellschaftlichen Randständigkeit, der weltpolitischen Randständigkeit, ergeben sich aus meiner Sicht zwei Ableitungen, die von vielen, die mal mitgestartet sind, mit der antinationalen oder antideutschen Linken. Es ist übrigens eine interessante Beobachtung, glaube ich, dass bis 1995 ungefähr diese Worte nahezu synonym verwendet wurden. Das stimmt, ja. Es war nichts Erhebliches, wenn man mal terminologisch sagte, meine antideutsche Position bedeutet, und dann sagte man, ich als Antinationaler. Ich habe euch vorhin ein Zitat von Hermann Gremlitzer vorgelesen, da sagt er genau, einmal antideutsch, einmal antinational. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese beiden Sachen, die ich vorhin geschildert habe, so enorm zeitlich nah beieinander liegen. Einerseits der Zerfall vieler Staaten der Tschechoslowakei, der Sowjetunion, Jugoslawien nach völkischen Kriterien, dem begegnete man mit einer antinationalen Position, und natürlich der hier wütende Mob und sie anfeuernde Intellektualität und die Freude und der Nationalismus aus Anlass der Wiedervereinigung. Da betonte man die antideutsche Komponente eines ehemals doch noch fast willkürlich mit diesen beiden Begriffen umgehenden Lagers. Ich würde bis heute sagen, ich bin beides gerne. Ich weiß, dass durch andere Gruppen bestimmte Bekenntnisse irgendwie verschlissen sind. Das geht mit dem Wort Kommunismus genauso. Ich würde gerne antideutsch und antinational für mich noch als nahezu synonyme Begriffe verwenden. wenn ich bei dem Begriff antinational jeweils eine Einschränkung machen dürfte oder die Einschränkung selbstverständlich wäre, eine Welt, die nicht nationalstaatlich verfasst ist, auf der nicht nationale Ökonomien auf dem Weltmarkt konkurrieren, ist eine Bedingung überhaupt, dass die Menschheit sich emanzipiert. Komma, die letzte Ecke der Welt, die dieser Erkenntnis folgen darf, ist Israel. Wenn nicht mitgedacht wird, dass solange die Welt falsch verfasst ist, offensichtlich insbesondere der Staat Israel eine historische Notwendigkeit ist, um Schlimmeres zu verhindern, wird antinational zu einer falschen, abstrakten Parole. Ich will jetzt nicht durchgehen, ob ich noch von einigen Ecken mehr in der Welt glaube, dass bestimmte Gesellschaften des Schutzes gegenüber der ihnen drohenden Vernichtung bedürfen. Ich glaube, um was Harmloses zu sagen, wir hätten uns oder der Menschheit wäre ein gewaltiges Blutbad erspart geblieben, hätte es vor vielen, vielen Jahrzehnten ein Staat der Armenier gegeben, um es mal so unwissenschaftlich leicht zu sagen. Es war uns also klar, weltpolitisch Würstchen sein bedeutet, alle werden das gesellschaftskritische, das systemkritische Agieren aufgeben, die ihr Engagement bis dahin an Erfolg oder eine geschichtsphilosophische Betrachtung des wissenschaftlich sicheren Endsieges der sozialistisch-kommunistischen Kräfte gekettet haben. Für beides gab es keinen plausiblen Raum mehr. Wer bis dahin Politik gemacht hat unter der Maxime, auch das kann, also sozusagen, wer das schlechteste Lied der sowieso schlechten Band The Bots mitgesungen hat, es hat erst angefangen, wir werden immer mehr, der musste feststellen, das stimmt nicht, also mache ich nicht mehr mit. Wer bis dahin schraffiert hat, dass es doch einen welthistorischen Progress, Fortschritt gibt, weil doch immer größere Teile der Welt der Verfügung des Kapitals entzogen waren, wer sozusagen selbst Auschwitz und dem Zweiten Weltkrieg Sinnhaftigkeit dadurch verleihen wollte, dass danach ja immerhin auch Polen und Ungarn und Rumänien und Bulgarien und die Tschechoslowakei und einiges mehr sozusagen dem Kapitalismus feindlichen Lager zuzurechnen war, musste sozusagen die Segel streichen. Das war völlig klar. Und ebenfalls die Segel streichen musste, wer seine Gesellschaftskritik aus bestimmten Schriften von Marx und Engels bezog, die jedenfalls den Gedanken der geschichtlichen Determiniertheit, wie man ihn natürlich musste man für den Gedanken an geschichtlicher Determiniertheit nicht nur bei Marx lesen, man konnte das bei Hegel genauso finden, der Weltgeist, der Fortschritt, der sich hinter dem Rücken und Wollen der Menschen vollzieht. Aber bei Marx, sagen wir mal so, sozusagen, wer so eine eher schwache Schrift wie Von der Utopie zur Wissenschaft gelesen hat, die sich ja sehr bemüht zu sagen, nein, wir sind keine Voluntaristen. Nein, wir können wissenschaftlich, materialistisch belegen, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte von Klassenkämpfen ist, dass das Proletariat jenseits seiner konkreten Verfasstheit, seines Wollens, weil die Produktivkräfte mit den Produktionsverhältnissen sich ins Gehege kommen, sozusagen zur revolutionären Tat wird schreiten müssen. Wer an sowas hing, musste dort spätestens, wenn er es nicht durch die Tatsache von Auschwitz vor dem schon getan hat, sagen, nein, jede Hoffnung auf eine bestimmbare geschichtliche Entwicklung und ihre subjektiv und objektiv revolutionären Träger muss ich verwerfen. Ich betreibe tatsächlichen Voluntarismus in dem Sinne, dass ich auch nicht weiß, welche gesellschaftliche Schicht vielleicht die Möglichkeit ergreifen wird, die Unerträglichkeit der Verhältnisse umzustürzen. Damit kam etwas anderes anders in Kurs. Was war das andere und was kam anders in Kurs? Ich glaube, ganz viele Linke, insbesondere meiner Generation, sind aufgewachsen mit so bestimmten Bausteinen. Ich rede jetzt ja nicht theoretisch hier. Zum Beispiel eine wandelnde Berühmtheit ist die letzte Feuerbach-These. Es kommt nicht darauf an, die Welt zu interpretieren, es kommt darauf an, sie zu verändern. Da hätte ich, glaube ich, Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal gesagt, auch eine gute Interpretation hat auch ihren Wert. Oder so ein selbsttragendes Argument für alle Bewegungsingenieure, für alle Leute, die wissen, wie man es macht und sowas, findet sich in Marx Kritik oder in Marx Randglossen zum Gotha-Programm. Da zappelt Marx sich ganz viele Seiten ab gegen den Einfluss Lassalles auf die deutsche Arbeiterbewegung, gegen gerechten Lohn, gegen Volksstaat und so weiter. Macht also ganz akribische Ideologiekritik und irgendwo gegen Schluss des Textes steht, fast als wollte Marx sich selber trösten, naja, ein Schritt realer Bewegung ist wichtiger als 100 Programme. Und das ist natürlich sozusagen das gefundene Fressen von interventionistischer Linke, von Attac, von Avanti und wie sie alle heißen, die auch noch wissen wollen, dass Politik Spaß machen muss, was für mich ungefähr die negativste Utopie ist, die ich mir vorstellen kann. Ständig immer glückliche Leute auf Demonstrationen. Also ich hoffe, dass wir zum Beispiel ab 23 Uhr mal eine richtig schlecht gelaunte antinationale Party hinkriegen, um nur demonstrativ, um uns diesen schrecklichen Dogma nicht zu unterwerfen. Also das baut so nahe an dem noch schrecklicheren Terminus von der fantasievollen Aktion, die mich in die Raserei treibt. Ein letztes, weil das bestimmt eine Rolle spielen wird oder immer, wo ich jetzt diskutiert habe, gespielt hat, waren wir 1989, 90, 91 in falscher Weise alarmistisch. Haben wir prognostisch übertrieben? War die Formel Viertes Reich ein falscher Alarmismus? Erstmal will ich zu unserer Verteidigung sagen, wer mit den Augen der 80er Jahre das heutige Deutschland anguckt, kriegt zunächst einmal einen Begriff, was für reaktionäre, die Gesellschaft brutalisierende Tendenzen inzwischen selbstverständlich sind. Alles, aber auch alles, was Deutschland halb von den Alliierten aufgezwungen, halb freiwillig, als Lehren aus dem Nationalsozialismus mal postuliert hat, zynisch meinetwegen postuliert hat, ist abgeräumt. Es war Mitte der 80er Jahre unglaublich schwer denkbar, dass Deutschland wieder entlang seines nationalen Interesses und kein anderes Kriterium neben der militärischen Schlagkraft begrenzt, dass Kriege wird führen können. Wenn man das gesagt hätte, wäre man sozusagen ein negativerer Prognostiker als Cassandra. Zweitens, es gab so etwas wie einen linksliberalen deutschen Stolz, diese sogenannte Lehre aus dem Nationalsozialismus, dass Deutschland ein vergleichsweise, und damit beschönige ich nichts, ein vergleichsweise liberales Asylrecht hatte. Total abgeräumt. Verlaufsform muss ich mir aus Zeitgründen schenken. Wer gesagt hätte, was sich jetzt im Mittelmeer abspielt, wie diese Abschottung gelingen wird, wer gesagt hätte, dass Deutschland faktisch kein Asylrecht mehr haben wird nach seiner Wiedervereinigung, nach seiner Nicht-mehr-Beaufsichtigung, wäre ebenfalls wahrscheinlich ein negativerer Prognostiker als Cassandra im Ansehen gewesen. Und drittens, es gab zu der Zeit, also in den hohen 80er Jahren, in Deutschland faktisch keinen Arbeitsdienst. Als Lehre aus dem Nationalsozialismus wurde verkauft, dass jeder Mensch der Stütze, der staatliche Alimentation, der Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe bekommt, niemals gezwungen werden darf zu arbeiten. niemals gezwungen werden darf zu arbeiten und ihm sonst der Entzug oder die Minderung von Stütze, von Sozialtransfer droht. Ich erinnere aus heutiger Sicht irrsinnige Debatten im Hamburger Landesparlament zum Thema, ist diese kleine Einrichtung nicht vielleicht doch etwas Ähnliches wie Arbeitsdienst? Haben wir akribisch geforscht. Bis hin zur CDU wurde gesagt, das darf es in Deutschland nicht wieder geben. Heute ist von einem Eurojob bis Arbeitsdienst um den Preis, dass man seine Alimentierung verliert, alles durchgesetzt. Auf anderen Gebieten könnte man fortfahren. Aber alleine um das mal zu sehen, um einfach mal zu sagen, es gibt dieses Bild von Walter Mossmann, dass der Frosch sich kochen lässt, wenn man das Wasser nur langsam heiß macht. Ich habe das nie ausprobiert, aber ich glaube daran, sodass diesem Staat, dieser Nation jetzt irgendwas zu bescheinigen und der antinationalen Linken von damals zu sagen, na, habt ihr nicht ein bisschen alarmistisch argumentiert, habt ihr nicht ein bisschen übertrieben, finde ich frevelhaft. Und zweitens finde ich es frevelhaft, und damit ende ich denn meinen Beitrag, es gibt so etwas wie, wer gut beobachten kann, wer wirklich hinguckt, wie die Menschen drauf sind, wer eine Phase erlebt, wo der autoritäre Charakter entfesselt wird, weil er auch von Respektspersonen des Staates dazu angestachelt wird. Wer die Stimmung gesehen hat rund um Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel oder um Hoyerswerda, wer mitgekriegt hat, dass diesen brandschatzenden, latent mordenden Leuten plausible Motive von Staatsseiten, von hochrangigen Politikern. Die Deutschen sind eben überfordert. Gegen die Überfremdung muss man sich wehren. Nur so darf man es nicht machen, bekommen hat. Wer das gesehen hat und sich nicht die Welt schön trinkt oder redet, wer das einmal gesehen hat, sagt sowas, muss analytisch zu der Auffassung kommen, dass die zivilisatorischen Momente, die der bürgerlichen Demokratie innewohnen, jedenfalls auf einem ganz, ganz, ganz dünnen Eis angesiedelt sind. Dass jederzeit scharf machbar ist, die Sehnsucht nach starken Staat und die latente Sehnsucht nach Faschismus. Und diese Stimmung hatten wir Anfang der 90er Jahre. Es hat sich nicht so entladen, wie auch ich zum Beispiel zeitweise befürchtet habe. Es hat sich nicht so entladen. Aber kritisiert niemals Linke, die mit wachem Auge sehen, was möglich ist, sondern kritisiert lieber Linke, und das ist die Geschichte zum Beispiel in Deutschland, die glauben, dass alles nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Auf der deutschen Linken lastet auch die wahnsinnige Unterschätzung des Nationalsozialismus, speziell in den Jahren, sagen wir mal, von 1931, also vor seinem Machtantritt, bis 1935. Die leichtfertige Artikulation zum Beispiel, soll Hitler doch mal an die Macht kommen, das wird der Weg sein, in dem er abwirtschaftet. Die gesamte Exilliteratur, die sich einredet, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, ob in Prag oder in Paris oder in Moskau. Wer sieht, was latent Kapitalismus und deutsche Besonderheit, also die Plausibilitäten der bürgerlichen Theorie vom Sonderweg und die Plausibilitäten der Erkenntnis, dass die kapitalistische Verfasstheit einer Gesellschaft auch den Gedanken nahelegt, dass wenn der Mensch schon verdinglicht ist, zur Nummer, zum Produktionsfaktor, zum Humankapital degradiert ist, dass auch in dieser Struktur und der Art und Weise des Produzierens der Massenmord angelegt ist. Diese beiden Sachen zusammenzudenken, halte ich nach wie vor für richtig. Wir waren mit dem, was ich geschildert habe, in der Linken eine krasse Minderheit. Die meisten Linken sind sowieso von Geburt aus, sag ich mal. Also um auch mal eine anthropologische Konstante ins Spiel zu bringen, von Geburt aus sozusagen unberührbar davon, dass es überhaupt schwerwiegende Niederlagen geben kann. Also ich kenne, also treff 9 von 10 Linken, es passiert die größte Katastrophe und der sagt dir in aller Lockerheit, nur das birgt Chancen und Gefahren. Dann geht er zur Arbeit und sagt, seine Spezialität sei das geduldige Bohren dicker Bretter. Und dann sagt er noch, das Unverhinderbare müsse man gestalten. Und das war der Mainstream zur deutschen Einheit. Hans Motrus Papier hieß Deutschland einig Vaterland, ganz klar. Also sozusagen, viele Linke dachten, Lebenszweck bestünde darin, dass Deutschland nach einem anderen Paragraphen wieder vereinigt werden müsse. Und die Entschuldigung wurde immer vorgetragen als schroffe Polemik gegen die antinationale und antideutsche Linke. Wir seien antideutsche Rassisten. Nichts ist absurder als das. Es hängt damit zusammen, die Deutschen sprechen permanent im Terminus wir, wenn sie etwas positiv konnotieren wollen. Wir sind Weltmeister, wir sind Papst, wir sind Exportweltmeister, wir sind Fußballweltmeister, immer wir. Aber benutzt du einmal dieses wir negativ konnotiert und sagst einmal, die Deutschen sind verantwortlich sowohl für Auschwitz als auch für die hier bestehenden Verhältnisse, dann kommen sie und sagen, also so pauschal kannst du nicht sagen, das musst du schon individuell sehen, wir sind doch alle sehr unterschiedlich. Das war die Rolle von Robert Kurz und anderen, die sozusagen damals versucht haben zu sagen, die Antinationalen, Antideutschen seien umgekehrte Rassisten. Nichts ist absurder als das. Durch historische Kämpfe und historische Niederlagen entsteht tatsächlich so etwas, und das glitschige Wort benutze ich dann zuletzt, wie ein Nationalcharakter. Und der ist hierzulande niederträchtiger als andernorts. Okay. Ja, das waren nach eigener Zeitrechnung 20 Minuten. Ja, wir machen jetzt weiter mit Top Berlin. Ja, direkt. Ja. Funktioniert das Mikrofon? Ja. Okay, ich werde versuchen, hier mein Bestes mit der Technik zu geben. Ich fürchte, es liegt nicht so ganz in meinen Händen. Eben hatten wir so ein leichtes Fiepen. Genau das. Wollen wir tauschen? Das ist voll. Das ist gut. Wenn du magst. Das war bei dir auch das Fiepen. Ja? Ja, ja. Das war nicht Tinnitus. Wir versuchen es mal. Wir sind gebeten worden, speziell zu zwei Fragen hier gezielt zu sprechen. In Summe kann ich mich vielem anschließen, was Thomas Ebermann gesagt hat. Einmal sind wir gebeten worden vom AK Antifa hier aus Köln, nochmal dieses Verhältnis zwischen neuer deutscher Ideologie und kapitalistischer Vergesellschaftung ein Stück weit aufzudröseln. Und die zweite Frage richtete sich danach, das ist natürlich ein Riesenthema, wie müsste eine Linke eine Alternative jenseits von Staat, Markt und Kapital formulieren? Warum wir dazu extra gefragt worden? Naja, ich hoffe, es war jetzt nicht so geplant. Hier der Part war so für die Vergangenheit und wir kommen jetzt so für die Zukunft. Ich glaube, da würden wir es uns zu leicht machen. Kommen wir zum ersten Punkt. Neue deutsche Ideologie. Darauf zielt auch in gewisser Weise der Fokus, den wir im Zusammenhang mit dieser Demonstration, zu der ja auch Plakate im Raum hängen, es gibt kein Ende der Geschichte gegen die Herrschaft der falschen Freiheit. Also der Fokus, den wir mit dieser Demonstration in Berlin legen wollen, und wo wir auch inhaltlich im Rahmen von diversen Diskussionsveranstaltungen, sei es jetzt in Leipzig oder mit Leipziger Genossen in Berlin, durchaus kontrovers diskutiert haben. Und um einem gewissen Missverständnis gleich vorzubeugen, es geht uns nicht darum, eine historisch spezifische Analytik des deutschen Nationalismus gegen so etwas wie nationale Ideologie entwickelt, aus sowas wie Formanalyse, Wertkritik etc. gehen. Das hieße tatsächlich, so einen falschen Widerspruch aufzumachen zwischen grundsätzlichen gesellschaftlichen Strukturen und der Art und Weise, wie die sich immer spezifisch mit einer bestimmten historischen Vergangenheit innerhalb einer bestimmten politischen Kultur dann auch artikulieren bzw. sich vermitteln, dieses Verhältnis. Trotzdem glaube ich, und Thomas hat ja den Aufriss gemacht, was so die Ausgangsvoraussetzungen waren für die Organisierung einer explizit antinationalen, antideutschen Linken um 89. Da glaube ich, macht das schon einen Unterschied, auch wenn wir uns hier vorne auf dem Podium, denke ich mal, einig sind, dass sowohl der Verfassungspatriotismus als auch der völkische Nationalismus im Kern dieselbe Scheiße ist, dass es politisch durchaus einen Unterschied macht, auch für unsere Praxis, mit was für einem Nationalismus wir es heute im Mainstream zu tun haben. Wenn ich davon spreche, im Mainstream, soll das nicht heißen, und ich habe gestern Abend eine Mobilisierungsveranstaltung in Cottbus gemacht, dass es den völkischen Nationalismus in Deutschland nicht mehr geben würde. Natürlich gibt es den noch, und da gibt es durchaus auch ganz brauchbare sozialwissenschaftliche Studien, die belegen, dass ca. 15% der Deutschen offen antisemitischen und rassistischen Vorstellungen anhängen. Also da ein Haken drunter, das ist ein ernsthaftes Problem, und deshalb ist es auch ein guter Grund für die Antifa aktiv zu werden. Trotzdem, denke ich, sollten wir als Linke in unserer Analyse doch so genau hinschauen, um zu schauen, wie verhält es sich denn mit diesem Nationalismus? Und dann erkennt man, dass das Nationale selber umkämpftes Terrain ist. Und der Nationenbegriff und der Nationalismus der NPD, der formt sich aus ganz anderen Begründungsmustern als der Nationalismus der CDU unter Angela Merkel. Ein Problem sind beide Formen, weil der falsche Trugschluss heißt ja, und Thomas hat das ein Stück weit aufgestrippt, in Deutschland hätte sich einiges getan. Deutschland sei auch ein Stück weit ziviler geworden, wenn heute CDU-Politiker etwa vom Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft sprechen. Da muss man ja erstmal tatsächlich so einen Lernprozess unterstellen, der ja tatsächlich stattgefunden hat. Nur das Problem ist, dass heutzutage der moderne, aufgeklärte, sich europäisch gebende Verfassungspatriotismus viel, viel gefährlicher ist insofern, als er viel, viel größere Kreise der Gesellschaft tatsächlich in seinen Bann zieht, nicht um im Dorf unbedingt den Ausländer zu jagen oder das Flüchtlingsheim anzustützen, sondern in seiner Kittfunktion zur Stabilisierung einer feindlichen, widersprüchlichen Gesellschaftsordnung. Und da macht man natürlich in so einer Stadt wie Cottbus ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber auch auf einer linken Veranstaltung muss man dann erstmal erklären, was sei denn an dem Verfassungspatriotismus überhaupt erstmal ein Problem. Diese Wirkungskraft des vermeintlich aufgeklärteren Nationalismus, der sich aufs Grundgesetz bezieht, der sich auf deutsche Leistung durchaus bei der Aufarbeitung der eigenen Geschichte beruht, der, und das ist meine These, der ist mittlerweile viel wirkungskräftiger als der dumme Blut- und Bodennationalismus der Neonazis. Und mit diesem Problem müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir sagen, wir sind kapitalismuskritisch, es gilt, den Kapitalismus abzuschaffen und diesen Trugschluss über die Nation und über das nationalistische Bewusstsein der vermeintlich Unterdrückten, der Subalternen. Dieser Trugschluss über das Nationale begleitet die Linke ja nicht erst seit 1989, sondern tatsächlich seit 1848, seit 1870, seit 1914. Es gibt genug Gründe, wo so diese treuselige Annahme, der Nationalismus, der sei so etwas. Es gibt so dieses Modell des Priestertrugs, im Prinzip der Nationalismus sei den Unterdrückten nur von der herrschenden Klasse im Prinzip eingeflüstert. Von diesem Trugschluss müssen wir uns befreien, um tatsächlich zu verstehen, wie Nationalismus funktioniert und um ihm auch entgegenzukämpfen. Ich will an der Stelle weitermachen, weil es ging ja darum, um dieses Verhältnis nochmal aufzugreifen zwischen neuer deutscher Ideologie, die ich versucht habe, gerade so mit ein paar Schlagworten holzschnittartig zu skizzieren, als politischer Mainstream und einem kapitalistischen Vergesellschaftungsprozess. Ich habe eben so ganz holzschnittartig und wahrscheinlich völlig verkürzt über diese Kit-Funktion gesprochen. Wir benutzen den Begriff ja auch in unserem Aufruf, über den sozialen Kit des Nationalismus, der die realen Widersprüche überbrückt, während die eigentlichen Widersprüche sich zunehmend vertiefen. An uns als Gruppe, auch im Zusammenhang mit diesem Buch, den wir gemeinsam hier auch mit dem AK Antifa Köln rausgegeben haben, als Teil einer Grundlagendiskussion, eines linksradikalen Organisierungsansatzes, ist uns in der letzten Zeit oft so der Vorwurf gemacht worden, ja, ihr leitet auch irgendwie alles aus der Ökonomie her. Der Eindruck mag manchmal entstehen, dass es oft so bei Diskussionspapieren, die lange gewälzt wurden und von vielen Leuten diskutiert wurden. Ich will trotzdem versuchen, diesen Eindruck ein Stück weit zu widerlegen oder auszugleichen. Tatsächlich glaube ich, diese Vorstellung, spezielle Ideologien ließen sich eins zu eins aus der Ökonomie ableiten, das ist tatsächlich totaler Unsinn. Weil was sind denn Ideologien, so ganz allgemein jetzt mal gesprochen? Das sind gesellschaftliche Deutungsmuster. Und gestern Abend haben wir darüber gesprochen, über den Nationalismus als moderne Form der Alltags, als moderne Form des Alltag, der Alltagsreligion. Und tatsächlich haben wir da auch nochmal diese Passage von Marx zur Religionskritik rausgezogen, wo er dann oft falsch zitiert, nicht Religion für das Volk, sondern Opium des Volkes, wo er aber gleichzeitig darauf verweist, das Elend der Religion ist gleichsam Ausdruck des tatsächlichen Elends der kapitalistischen Gesellschaft und ist es gleichsam Protest gegen dieses Elend. Und ich glaube tatsächlich, und da kann man auch sehen, wie sich bestimmte Ideologien verändert haben, beziehungsweise wie flexibel in ihren einzelnen Inhalten Ideologie auch ist. An diesem Marxischen Zitat, wo er dann sagt, die Religion ist das Gemüt in herzlosen Verhältnissen, diese Passage kann man durchaus übertragen auf den Nationalismus, um ihn in Gänze zu verstehen. Denn was den Nationalismus nach wie vor so attraktiv macht, das ist dieses Gemüt in herzlosen Verhältnissen. diese vermeintliche gesellschaftliche Wärme, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Identität, die er konstruiert. Und diese Attraktivität, diese klassenübergreifende Attraktivität, muss man ja dazu sagen, die gilt es erstmal zu verstehen, um auch die Wirkungskraft des Nationalismus zu begreifen. Anders als die Religion ist der Nationalismus aber nicht einfach nur ein Hirngespinst, weil der Nationalstaat ist ja alles andere als eine Fiktion, sondern ein bewaffneter Gewaltapparat. Und tatsächlich wachsen wir von klein auf in diese symbolische Ordnung, in diesen Nationalstaat rein, von der ersten Geburtsurkunde bis zum Reisepass. Wachsen wir in eine Gesellschaft rein, in der scheinbar normal ist, dass man eine Nationalität besitzt, dass man Deutscher ist und dass die Emotionen mit einem durchgehen, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt. Und auch daran, in seiner aufgeklärten Form, wenn alle jubeln, vom Banker bis zum Bettelmann, selbst der aufgeklärte Student, der sagt, na hier mit diesem Blut- und Bodennationalismus, das ist ja gar nicht meins, aber dem wird's dann doch warm ums Herz. Und trotzdem, auch die nationale Konstellation, um im Beispiel zu bleiben, der deutschen Fußballnationalmannschaft, die hat sich nun mal geändert. Wenn da Kevin Kurani oder Asamoah spielen, da steht dann nicht mehr das völkische Kollektiv auf dem Platz, sondern durchaus eine, wenn auch spät eingestandene Einwanderergesellschaft, beziehungsweise eine Gesellschaft, in der auch Deutsche Deutsche sein können mit Migrationshintergrund. Das ist auch Teil des neuen nationalen Mainstream, dass mittlerweile sowas anerkannt wird und so auch in solchen Kreisen eine gewisse Identifikationsfunktion und Integrationsfunktion ausübt. Also das Verhältnis zwischen kapitalistischer Ökonomie und nationaler Ideologie ist alles andere als unmittelbar, sondern es ist vermittelt. Und den Punkt, den wir stark machen wollten, auch in unserem Aufruf, und da komme ich dazu zurück, dass ich sage, der Nationalstaat ist nicht einfach eine Fiktion, sondern er ist tatsächlich real. Und auch wenn der Kapitalismus fortwährend die Subjekte zur ständigen Konkurrenz gegeneinander verdammt, verdammt er sie gleichzeitig als Mitglieder eines Nationalstaats, als Teil einer Nationalökonomie zum globalen Wettbewerb gegen andere. Und dieser globale Wettbewerb, diese globale kapitalistische Konkurrenz ist real. Das wissen auch die Subalternen. Die wissen, was es heißt, wenn, am Beispiel Jürgen Rüttgers mal zu folgen, der sowas dann populistisch versucht auszuschlachten, der weiß natürlich, was es heißt, wenn das Kapital Produktionsstandorte in andere Regionen verlagert, weil dort ein höherer Gewinn zu erwarten ist, weil die Leute für geringeren Lohn dort knüppeln. Da hilft es auch nichts, wenn der Rüttgers sagt, die Rumänen, die seien faul oder kämen nicht pünktlich zur Arbeit. All das ist ja sozusagen Ideologie in seiner pursten Form, wenn sich Rüttgers als der Arbeiterführer aus Nordrhein-Westfalen präsentieren will. Mein Punkt ist aber, dass heute die Beschäftigten in den Konzernen sehr wohl wissen, nur wenn es meinem Unternehmen gut geht, geht es tendenziell auch mir als Lohnabhängigen gut, weil sie sind objektiv davon abhängig. Und insofern ist es immer beides, Ideologie und Wahrheit, wenn Angela Merkel sagt, nur wenn es der deutschen Wirtschaft gut geht, kann es auch der deutschen Gesellschaft gut gehen. Denn der Staat, das Bildungssystem, Sozialleistungen, Ausbildung, all das ist ja querfinanziert über Steuereinnahmen. Und auch diese Steuereinnahmen hängen zum großen Teil tatsächlich vom Erfolg nationaler Unternehmen in der Weltmarktkonkurrenz statt. Insofern, und auch um Begriff von Marx nochmal zu nutzen, ist der Nationalismus gleichsam objektive Gedankenform, weil er tatsächlich angemessen ist für die Funktionalität eines gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisses. Das unterscheidet ihn grundsätzlich von sowas wie Esoterik, kann man sagen, ist auch Ideologie. Das ist auch eine Form der Welt, sich zu deuten. Und ich habe vor 2 Wochen, da kam so eine Dokumentation über so Esoteriker, die sagen, sie ernähren sich von Licht und haben so Mineralsteine, der sie irgendwelche Mächte zusprechen. Aber spätestens, wenn sie dann richtig Hunger kriegen und in den Laden gehen müssen, müssen sie natürlich mit Geld bezahlen und kaufen Waren, die kapitalistisch produziert wurden. Und insofern findet natürlich immer in gewisser, innerhalb des Feldes Ideologischen, findet natürlich immer eine Art Anpassungsprozess statt zwischen Ideologien, ich sage das mal, die abseitig sind, aber durchaus für den Einzelnen im stillen Kämmerchen funktionieren, und zwischen den Ideologien, in denen sich tatsächlich gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse produzieren und reproduzieren. So, das war das zu meinem ersten Punkt. Ich hoffe, ich bin ganz gut in der Zeit. Ich werde das hier so ein bisschen frei handhaben. Ich will zur zweiten Frage sprechen, wo es darum geht, ja, was müsste denn heute die radikale Linke formulieren, um ihrem Anspruch gerecht zu werden? So in etwa lautete ja die Frage. Doch da möchte ich bei Thomas Ebermann anschließen. So sympathisch mir auch die Zitate sind, die er gebracht hat, und durchaus auch das, was er das antinationale Lebensgefühl oder die antinationale Haltung genannt hat. Ich denke, dort können wir uns auch in dieser Selbsteinschätzung als kleine Würstchen alle sehr gut wiederfinden. Und ich teile auch seine Einschätzung zu einer linken Selbstkritik, was die eigenen Niederlagen betrifft. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass das, was eine radikale Linke ausmachen sollte, mehr sein muss als so eine Haltung. In so einer Haltung kann man sich nämlich auch sehr gut einrichten, oder man endet dann als Kommentator beim Spiegel und kann so als linker Zyniker noch Sachen kommentieren, weil man meint, man kann eh nichts mehr verändern. Ich glaube, wir als radikale Linke, wir haben noch einiges an Hausarbeiten zu machen, denn es ist nicht so, ich glaube, auch das muss man berücksichtigen, wenn man die Geschichte der radikalen Linken in der BRD anguckt. Die Leute in den 60er und 70er Jahren waren, was die Theorie betrifft, durchaus fitter. Dass sich das alles dann in so schrecklichen K-Grüppchen selbst zerfleischt hat, ist ein anderes Thema. Danach gab es die autonome Bewegung, und von der habe ich noch relativ viel mitgekriegt. Da stand ehrlich gesagt Theorie überhaupt nicht hoch im Kurs, sondern das war alles Lebensgefühl. Und ich glaube, da sollten wir nicht 1:1 anschließen, sondern wir kommen ohne Gesellschaftsanalyse, ohne Theoriearbeit nicht aus. Und da ist zumindest hier dieser Grundlagentext zumindest ein erster Versuch, sich auf diesem Terrain zu bewegen und sich auch im größeren Rahmen über bestimmte Annahmen, die Gesellschaft betreffend, zu verständigen. Denn, und um das mal so ein bisschen der reinen Haltung gegenüberzustellen, radikale Gesellschaftskritik, und ich glaube, da gibt es durchaus eine gute Tradition, auch auf die wir uns beziehen können, von Marx über die Frankfurter Schule, da gibt es einige. Und auch vieles von dem, was heute im Rahmen des postmodernen Diskurses aufgekommen ist, ist ja nicht vollkommen verrückt. Ich glaube, auch das kann man sich kritisch aneignen und fragen, was ist denn da dran? Aber der Punkt ist, radikale Gesellschaftskritik war und darf kein Selbstzweck sein, sondern es geht ihr tatsächlich um Veränderung. Und da reicht es mir nicht, und dir wird es auch nicht reichen, dass man sich in der Haltung einnistet. Und natürlich ist es vollkommen größenwahnsinnig, davon zu sprechen, man muss sich linksradikal organisieren, um den Kapitalismus zu überwinden. Doch ganz genau darum muss es uns heute gehen. Und das kann hier nur ein kleiner Beitrag natürlich dazu sein und kann auch nur als Einladung begriffen werden, miteinander in Diskussion zu kommen, Themen zu diskutieren, ob mit uns jetzt als lokalen Gruppen aus Köln oder als Berlin oder als Bündnis oder mit den politischen Zusammenhängen, wo wir hier ja auch zwei Vertreter von sitzen haben. Gut, das soll es erstmal von mir sein für den Moment. Ich freue mich da auf eine spannende Diskussion. Ja, Mikro geht doch, geht. Einen sehr schönen guten Abend. Ich muss mich jetzt gewaltig selbst disziplinieren, um nicht sofort in die Diskussion zu gehen, nach dem, was der Kollege vor mir eben sagte. Vielleicht nur eins vorab. Wir haben in dem Punkt dann eine sehr unterschiedliche Einschätzung von den Herrschaftsverhältnissen in dieser Gesellschaft, wenn man wie du davon ausgeht, dass jemand wie Thomas Ebermann jemals Kommentator beim Spiegel werden könnte. Ich glaube, da liegst du sowas von daneben. So weit würde ich nicht gehen. Nein, was heißt, so weit bist du gegangen? Und dahinter steckt unglaublich viel an sehr differenten Einschätzungen, ganz offensichtlich. Aber da gibt's noch ein paar andere Punkte, die verkneife ich mir jetzt. Die machen wir vielleicht jetzt später. Ich versuche jetzt ganz diszipliniert zu sein und die Frage, die mir gestellt wurde, zu beantworten. Damit ihr wisst, warum ich über was rede, will ich sie für euch nochmal wiederholen. Die Frage, die ich jetzt beantworten soll, heißt This is the End, die radikale Linke im Zeitalter der Krise des Kapitalismus. Ist mit dem Ende des real existierenden Sozialismus die Idee der Revolution und des Sozialismus gestorben? Und noch ein Teil der Frage, was folgt auf diese Erkenntnis in heutigen Zeiten? Wird Nationalismus, Sozialdarwinismus und Sexismus weiter als Legitimationsgrundlage für die sozialen Verwerfungen dienen? Oder wie müsste eine emanzipatorische Organisierung jenseits der Linkspartei aussehen? Und das alles in 15 Minuten. Das ist nicht zu schaffen. Deswegen gebe ich gleich auf und werde versuchen, werde ich das Beste draus machen. Ich will noch vorweg sagen, ich bin sehr froh, dass mir in so gesehen Thomas ganz viel Zeit geschenkt hat, weil die ganze Frage zur Vergangenheit, zur radikalen Linken, hat er so weitgehend so beantwortet, wie ich das in meinen eigenen Worten sicher anders ausdrücken würde. Aber da gibt es eine große Übereinstimmung, auch was die Herkunft angeht. Die radikale Linke als Projekt von, haben wir eigentlich Dezember 88, Anfang 89 angefangen, hast du maßlos gut beschrieben. Das muss ich nicht ergänzen und das muss ich auch nicht weiter kommentieren. Also ich kann jetzt tatsächlich sozusagen erleichtert mich an den Versuch machen, diese schwere Frage zu beantworten. Erstens ist die Idee der Revolution und des Sozialismus durch die Ereignisse von 89, 91 gestorben. Mir ging es auch so, dass ich im Fernsehen, als die Mauer fiel und als sich verabredeten, dorthin zu fahren, weil in Berlin Party war, ich vor dem Fernseher saß und sagte, Scheiße, jetzt gibt's Krieg. Das war sozusagen meine erste Fantasie. Es hat dann 9 Jahre gedauert, etwa, oder 10, bis zum Jugoslawienkrieg und dann Afghanistan und dann die Wessen, was dann draus wurde. Und die anderen Ereignisse sind auch noch deutlich und haben sich fest ins Hirn gebrannt. Das war Hoyerswerda nach den rassistischen Anschlägen dort, als dann der Bürgermeister von Hoyerswerda, dieser fortschrittlichen sozialistischen Stadt, Mitglied der PDS, sagte, er habe jetzt ein Problem, er mache sich Sorgen um das Image der Stadt. Er hatte kein Wort der Empathie für die Verprügelten und Blutenden. Und dann noch eine kleine Szene, kurz nachdem ein Punk ermordet worden war in Magdeburg, hatte ich aus anderen Gründen dort Diskussionen zu führen und traf auch eine Frau von der PDS, mit der ich dann, wir gingen irgendwo zusammen hin, über Sozialismus diskutierte in der Fußgängerzone. Unterwegs kamen wir ein paar Punks vorbei, die so aussahen, wie sie aussahen, mit Hunden und Bierflaschen und allem, was dazugehörte. Und sie sagte kurz, wir waren, wie gesagt, gerade bei der Frage, Frage des Sozialismus. Kurz sagte sie zu mir, hier müssten die Skins auch mal aufräumen. Und dann kam sie zum Thema zurück. Wir waren danach nicht mehr zusammen, das könnt ihr euch wohl vorstellen. Also von diesen Erfahrungen gab es eine ganze Latte und die waren ein Riesenkontrast. Und ich glaube, da gibt es auch hier im Raum einfach biografische und zeitliche Unterschiede. Ein Riesenkontrast zu dem, was wir bis dahin für mindestens Reste auch eines Konsenses, wenn man das so nennt, in der Gesellschaft gehalten hatten. Also ist die Idee der Revolution des Sozialismus durch die Ereignisse gestorben? Nein, diese Frage enthält eine sonderbare Suggestion, nämlich die, dass Niederlagen eine Idee, gemeint ist hier die Idee umfassende Emanzipation des Menschen, die Vorstellung eines radikal verwirklichten Humanismus, wie Marx den Kommunismus auch nannte, dass die eine Idee zerstören können. Natürlich können Niederlagen alles Mögliche. Sie können Menschen kaputt machen, sie können Menschen dümmer und klüger machen. Das Dümmste ist, wenn man Niederlagen nicht zur Kenntnis nimmt und nicht auswertet und nicht kapiert. Aber warum sollte deshalb auch in der größten Niederlage eine Idee von der umfassenden Befreiung des Menschen verschwinden, während doch der Kapitalismus die ihm eigenen Widersprüche fortlaufend produziert? Und solange es sowas gibt wie eine materielle Grundlage von den Ideen, also menschliche Gehirne als physische Basis und dass aus den sozialen Verwerfungen und Konflikten doch immer wieder erstaunlicherweise hervorsprießende Interesse, die Herrschaft des Menschen über den Menschen in Frage zu stellen, also eine Haltung zu gewinnen, Analyse zu machen und dann vielleicht zu stürzen, Niederlagen zu begreifen, einzusehen, heißt ja nicht, dass man sich mit ihnen abfinden muss. Man hat nur eine realistische Einschätzung zu haben, wo man selber steht. Und ich glaube, darum geht es. Es herrscht hier in diesem Land, aber auch weltweit, eine sehr merkwürdige Tendenz. Und da teile ich deine Auffassung auch nicht, dass die Esoterik eine Randerscheinung sei. Und die hat auch nichts mit Verzicht zu tun oder, wie du es gesagt hast, mit Nischenexistenz, sondern Esoterik und alle Spielarten des Irrationalismus sind komplett kompatibel mit dem Kapitalismus und die Botschaft darin, Erfolg heißt, du hast Recht und wenn du Leistung bist, wenn du Leistung leisten kannst, dann gehörst du dazu und wenn du eine Elite akzeptierst, das ist alles so dermaßen kompatibel, dass man begreifen muss, was es bedeutet, wenn Wahrsagerei sich so weit ausbreitet. Die Beschwörung war ja nach dem Ende der DDR und der Auflösung der Sowjetunion, dass das Ende Geschichte eingeläutet sei, ja sogar der Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit, also der endgültige Sieg. Einige werden sich noch erinnern an diese massive Propaganda. Nun schauen immer mehr Leute in Glaskugeln, unter anderem auch der Soziologe Immanuel Wallerstein, der in diesem Jahr dann gesagt hat, in 30 Jahren wird es keinen Kapitalismus mehr geben. Manche warten schon länger. Friedrich Engels schrieb 1894 im Anti-Düring. Aber seit Anfang des 19. Jahrhunderts hat die große Industrie Widersprüche, die in der kapitalistischen Produktionsweise schlummerten, zu so schreienden Gegensätzen entwickelt, dass der herannahende Zusammenbruch dieser Produktionsweise sozusagen mit Händen zu greifen ist. Was ein sympathischer Irrtum. Marx war ziemlich viel klüger. Hundertfach klüger sowieso als Kautsky, der die Genossen ja von der Revolution abhielt, weil sie doch automatisch kommen würde, Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Die Verhältnisse würden gewissermaßen reifen wie ein alter Käse und das Kapital sich aufgrund des stechenden Geruchs auf und davon machen. Das war jetzt meine Interpretation von Kautsky, der hat, glaube ich, nichts über Käse geschrieben. 1926 hat der in die USA ausgewanderte deutsche Rätekommunist Paul Mattig, dort übrigens Mitglied der Chicago Industrial Workers of the World, für die Jahre 1933 errechnet, dass mit revolutionären Prozessen auf höchstem Niveau zu rechnen sei, weil die Krise von 29 folgende noch größer geworden wäre als die vor dem Ersten Weltkrieg. Wir wissen, es gab keine Revolution, das deutsche Kapital fand seinen Ausweg in Faschismus und Krieg. Dass der Kapitalismus nicht einfach zusammenbrechen und menschenwürdige Verhältnisse gebären würde, wusste der niederländische Rätekommunist Anton Pannekoek, als er 34 schrieb, die Selbstbefreiung des Proletariats ist der Zusammenbruch des Kapitalismus, notwendig sei die bewusste Tat derjenigen, die unter den herrschenden Verhältnissen zu leiden haben. Wir wissen aber heute, dass die Erkenntnis, das theoretische Begreifen, und auch der schiere nackte Wille und auch das Bündnis mit netten Leuten nicht ausreicht, um die Bedingungen zu schaffen, unter denen es eine Umwälzung, eine radikale Veränderung oder gar eine Revolution geben kann. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht vorbereiten kann, weil wir immer nicht wissen, was kommt. Wir haben ja gesehen, wie das ist mit der Wahrsagerei. Heute gibt es ein paar Betbrüder, Feuilletonisten, Reformisten, die im letzten Jahr geglaubt haben, die Weltwirtschaftskrise könne vielleicht doch an den Wurzeln des Kapitalismus nagen. Und sie waren sehr beeindruckt von ihrer Tollkühnheit, weil sie nun plötzlich, darunter haben wir in den 80ern ja so gelitten, statt soziale Marktwirtschaft Kapitalismus sagten und es für einen kurzen Moment, wenige Wochen in FAZ-Feuilleton und anderswo, wagten, an seiner Unsterblichkeit zu zweifeln. Tatsächlich ist doch inzwischen vielleicht doch unter linken denkenden Menschen Konsens, geht der Kapitalismus auf Kosten der Ausgebeutung und in die Richtung modernisiert und mörderischer denn je aus dieser Krise hervor. Wie wir älteren Linksradikalen lernen mussten, ist dieser verdammte Kapitalismus nämlich außerordentlich wandlungsfähig. Er schlägt nicht nur zu, regelmäßig lutscht er auch Subkulturen aus, durch filzsoziale Bewegungen nach neuen Ideen, Kunst, Musik, Lebensformen, von wegen Lebensgefühl, Erfindungen, die sich kommerzialisieren lassen. Ihr antihierarchischer, subversiver Gehalt, den sie vielleicht anfänglich hatten, bleibt dann als Abfall zurück. Gegenkultur, Opposition, sogar vermeintliche Subversion kann gebrochen und in Innovatorisches für den Kapitalismus umgemünzt werden, sodass diese zerstörerische Maschine mit neuem Schwung losschlägt. Auch das ist zu berücksichtigen, wenn sozusagen, ich kann ja auch einen Spruch gar nicht gut leiden, wenn das Zitat überhaupt echt ist, von Emma Goldman, die sagt, was taugt eine Revolution, wenn ich nicht tanzen kann? So ein Schwachsinn. Gut, nach jeder großen Auseinandersetzung pumpt sich diese Bestie vor uns auf, hat sich das Brauchbare, das Verwertbare aus den Kämpfen einverleibt und sich der Kapitalismus wie auch jetzt modernisiert, auch wenn einzelne Fraktionen weinen. Am Ende werden wir doch sehen, was übrig bleibt in den diversen Branchen weltweit betrachtet. Zweite eurer Fragen. Hat der Sozialismus überhaupt real existiert? Er hätte sich, wie Thomas schon so hübsch sagte, hätte sich nicht so nennen müssen, wenn es ihn wirklich gegeben hätte. Die DDR war, und ich will mich auf die DDR aus Zeitgründen beschränken, die DDR war kein sozialistischer Staat, aber sie war immerhin, und das ist eine ganze Menge, ein nicht kapitalistischer. Ich vermute, dass die Bewussteren unter den Gründern der DDR, die KZs und Exil überlebt hatten, wussten, dass Emanzipation und Sozialismus nie in autoritären Strukturen zu haben sind. Sie sahen sich dann einer Bevölkerung gegenüber, die ebenso NS-faschistisch durchsetzt war wie die der BRD. Daran änderten auch die Remigranten wie Brecht oder Segers und andere nichts. Aber die Aufbauerinnen bekamen eine Chance, dieses Land aufzubauen, nutzten sie in den engen Abhängigkeiten, in den extrem engen Abhängigkeiten deutscher Geschichte, der Sowjetunion und den besonderen ökonomischen Verhältnissen. Bis heute ist aber interessant, bei allem, was so historisch gerade an Umdeutung der Geschichte stattfindet, eine Durchsetzung herrschender Interpretation, dass es praktisch keine Diskussion darüber gibt, ob die Spielräume eigentlich ausgenutzt wurden, die diese Gründergeneration der DDR hatte. Aber das ist eine kleine Nebenfrage, die vielleicht nur mich interessiert. Etliche ihrer Fehler bekommen wir heute zu spüren, denn auch die DDR-Sozialistinnen und Kommunisten zogen von Anfang an die deutschnationale Karte. Eine der Auswirkungen ist ja, dass sich junge Faschisten in der DDR, und nur das unterscheidet es vom Westen, beauftragt fühlen, wenn sie zuschlagen und wenn sie Schädel knacken. Das unterscheidet sich etwas von ein paar Tabus, die im Westen gesetzt wurden, aber die Zahl der Faschisten unterscheidet sich überhaupt gar nicht. Bei aller Kritik an der DDR, der Sowjetunion, den RGW-Staaten, hatte diese Systemkonkurrenz aber nicht zu unterschätzende Vorteile. International zum Beispiel Reibungen und Freiräume entstanden bei aller Kritik an Verläufen, an der Außenpolitik der SU sowieso, die Befreiungsbewegung in der sogenannten Dritten Welt im Trikont für sich nutzen konnten. Beispiele aus Zeitgründen weg. Dann der Prozess der Entkolonisierung Afrikas wäre vermutlich deutlich tragischer verlaufen, hätte die Sowjetunion nicht zahlreiche Befreiungsbewegungen politisch, aber eben auch mit Waffen unterstützt. Und auch die Frage, wie viele militärische Überfälle der US Army auf Trikontstaaten mehr hätte es gegeben und wie viele mörderische Anschläge der CIA mehr. Also das sozusagen zu einem Bereich, und ich bin sicher, darüber gibt es nachher auch eine Diskussion, vielleicht auch über andere Fragen. und B, in der Bundesrepublik Systemkonkurrenz, der hatten wir das, was man Sozialstaat nannte und was jetzt sozusagen weggehauen wird, zu verdanken, weil dieser westdeutsche Frontstaat des Kalten Krieges, in dem wir lebten, beweisen musste, dass sein System das sozialere ist. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Also das, was Arbeiterbewegung, andere Bewegungen zum Teil blutig erkämpft haben seit dem 19. Jahrhundert, wird in rasender Geschwindigkeit zerschlagen. Dritte Frage. Wird Nationalismus, Sozialdarwinismus und Sexismus weiter als Legitimationsgrundlage für die sozialen Verwerfungen dienen? Auch Linke betrachten, das haben wir jetzt hier auch schon gesehen, Geschichte willkürlich und neigen dazu, sie mit ihrer Biografie zu verwechseln. Hat 1989 alles geändert? Nein, natürlich nicht. Okay, tiefe Kerben geschlagen. Es gab noch einen tiefen Stiefenschnitt. Für andere war der vielleicht sozusagen der Moment ihres politischen Erwachens. 1999 der Krieg gegen Jugoslawien und das nach so viel Friedensbewegung. Aber auch der deutsche Herbst, um mal an graue alte Zeiten anzuknöpfen, 1977, war nicht von Pappe und nicht in allen Köpfen vergessen, ist 1956 das KPD-Verbot, das es in Westeuropa nur im frankistischen Spanien und in der Bundesrepublik Deutschland gab. Aber das ist eine lange und alte Geschichte. Aber ohne sie zu kennen, kann man tatsächlich auch die Verhältnisse heute nicht beurteilen und wird zum Beispiel nicht verstehen, dass die 70er, die späten Ende der 60er, na nehmen wir mal subkulturell ab Mitte der 60er bis in die frühen 70er hinein, nicht der Beginn einer Hoffnung eines automatischen Fortschreitens und Demokratisierens war, sondern ein Ausnahmezustand in diesem kapitalistischen Land, in dem wir leben. Und so müssen wir es auch sehen. Aber je nachdem, wann manche Leute geboren worden sind oder wann sie ermatten und ermüden, nehmen sie die Schnitte dann eben manchmal auch zu autobiografisch. Werden also Nationalismus, Sozialdarwinismus und Sexismus auch künftig als Legitimationsgrundlagen für die sozialen Verwerfungen dienen? Ja, selbstverständlich. Alles, was dem Kapitalismus bei der Ausbeutung der beiden einzigen Sprickquellen des Reichtums, also dem Menschen und der Natur, nützt, zieht er als Waffe und entwickelt weitere Waffen. Weil das Besondere ist, und das haben wir dann auch zum Teil in harten Lektionen lernen müssen, dass wie kein anderes Herrschaftssystem zuvor der Kapitalismus in der Lage ist, ältere und vor ihm liegende Herrschaften und Unterdrückungsformen aufzusaugen und in neue umzuwandeln. Den Rassismus zum Beispiel, Religion, Irrationalismus oder auch patriarchale Herrschaft. Heute gibt es weder einen nicht-kapitalistischen Rassismus noch ein vom Kapitalismus losgelöstes Patriarchat. Vierte eurer Fragen. Wie müsste eine emanzipatorische Organisierung jenseits der Linkspartei aussehen? Ich finde das ja irgendwie süß, dass man jenseits der Linkspartei überhaupt noch dazu sagen muss. Das ist sowas von selbstverständlich. Ich meine, man macht sich doch die ganzen Gedanken und arbeitet doch nicht im Kopf wirklich, um dann letztendlich in der sozialdemokratischen Partei zu landen. Ich weiß, die Linkspartei hat verführerische Stipendien, wobei sie inzwischen auch sehr sorgfältig Linien zieht, was sie noch als Vorfeldstruktur zu finanzieren bereit ist. Manche werden es schon gemerkt haben. Aber andere glauben immer noch und erzählen mir dann, weißt du, Jutta, ja, ich gehe da jetzt hin, ich habe einen Job in irgendeiner Fraktion, das und das, aber ich werde mich nicht ändern. Diese Leute sind die, die dann schon ein, zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Also, wie müsste eine emanzipatorische Organisierung dann aussehen? Erstens, sie müsste kontinuierlich und verbindlich die Waffe der Kritik schärfen, theoretisch arbeiten, begreifen, dass der Kapitalismus ganz ohne Krise bereits im Normalzustand eine Katastrophe für Mensch und Natur ist. Und jetzt kram ich ein ganz altes Lieblingszitat vor mir raus, Marx im ersten Band des Kapitals 1867. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen des Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Ergänzen wir die Arbeiterin und ergänzen wir vielleicht, dass man als eine Art abgeleitete dritte Quelle des Reichtums heutzutage auch die biologische Ressource Mensch selbst mit einrechnen muss. Wenn also das Wesen des Kapitalismus ist, sich den Menschen und die Natur zu unterwerfen und möglichst profitabel zu verwerten, dann ist doch ganz klar, dass es um Glück, Freiheit, Selbstbestimmung, soziale Gleichheit, Gesundheit, was auch immer, überhaupt nicht gehen kann. Und dass es Kapitalismus nicht geben kann ohne Profit, Ausbeutung und Konkurrenz. und dass das nichts damit zu tun hat mit diesem ganzen Gequatsche und Gelabere von den gierigen Managern und den ganz besonders, die sind da meinetwegen, ich gebe das sofort zu, 100% aller Manager sind charakterdefizitär. Und nun, was haben wir von dieser Behauptung und dieser Erkenntnis überhaupt? Gar nichts. Wer Mensch und Natur nicht maximal ausplündert, verliert in der kapitalistischen Konkurrenz. Das ist sein Wesen, das ist der kapitalistischen Produktion immanent. Begreifen wir also, dass die Struktur der kapitalistischen Produktionsweise diese gierigen Bankiers und Manager zur Jagd zwingt. Und dass nur Klassenkämpfe nicht, wenn überhaupt etwas möglich ist, und nicht moralische Vorhaltungen das aufhalten. Das ist eine naive, alberne Vorstellung. Im besten Fall ist sie naiv, im ernsteren Fall möchte man den Konflikt gar nicht haben und träumt deswegen rum und belügt sich selbst. Kapitalismus produziert fortwährend Krisen. Diese immer wiederkehrenden Krisen beruhen auf den unversöhnlichen Interessen der verschiedenen Kapitalfraktionen. Ihre Konkurrenz treibt den Kapitalismus an und führt zur chronischen Überproduktion. Ihm stößt also keine Krise zu. Er ist die Krise des Lebens, jedenfalls der meisten Menschen. Diese Einzelinteressen können nicht rational sein, da einzig Profite zählen. Und so muss im kapitalistischen Gesamtinteresse, und das muss doch dann auch eine Grundlage sein für unser Verhältnis als radikale Linke zum Staat, so muss im Gesamtinteresse der verschiedenen Kapitalfraktionen der Staat als ideeller Gesamtkapitalist immer wieder korrigierend eingreifen, ohne jedoch das grundlegende Prinzip der Konkurrenz außer Kraft setzen zu können. Denn das genau nicht, liegt nicht in der Macht des Staates. Im Kommunistischen Manifest heißt es, die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, was für eine hübsche Verniedlichung, ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisie-Klasse verwaltet. Das zum Thema, sich konstruktiv auf ein System zu beziehen. Gibt es die gegenwärtig so viel gepriesen, und da ist auch eine Scheidelinie zu ziehen, und darauf steuere ich zu, dass es darum gehen muss, gibt es einen guten und einen bösen Kapitalismus? Es gibt Linksreformisten, sofern welche hier sind, mögen sie sich jetzt abgewatscht fühlen. Wissenschaftler, Politiker, Kirchenleute, Gewerkschafter, die den Kapitalismus in einen bösen und einen guten aufteilen wollen. Sie plappern von Casino-Kapitalismus, Turbo-Kapitalismus. Und wenn es dann nicht mehr ausreicht mit der Steigung, sagen sie Turbo-Turbo-Kapitalismus, Manchester-Räuber-Kapitalismus oder auch die gute alte RAF-Gesellschaft mit 2F. Es war mal sozusagen Äußerung Helmut Schmidt und einer gewissen Marion Dönhoff. Der kontinentaleuropäische Kapitalismus ist nämlich prima, sagen die, solange er nicht unter schlechten angloamerikanischen Einfluss gerät. Es gab einen Bundesfinanzminister Steinbrück, einige werden sich noch an ihn erinnern, der sagte vor etwa einem Jahr, das war der Zeitpunkt, in dem zum ersten Mal das Wort Rezession offiziell benutzt werden sollte. Er sagte, die Ursache der Krise ist eine unverantwortliche Überhöhung des Laissez-faire-Prinzips, also dem von staatlicher Regulierung möglichst vollständig befreiten Spiel der Marktkräfte, und jetzt kommt's, im angloamerikanischen Finanzsystem. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Und Lenin hätte ihm vielleicht geantwortet, die amerikanischen Sitten, vor denen europäische Professoren und wohlgesinnte Bürger so heuchlerisch die Augen zum Himmel aufschlagen, sind in jeder Epoche des Finanzkapitals buchstäblich zu Sitten einer jeden Großstadt in jedem beliebigen Land geworden. Das heißt, diese künstliche Trennung in den bösen Finanzkapitalismus, in den guten, produktiven, möglichst germanischen Kapitalismus, ist dicht an der antisemitisch vergifteten Aufspaltung in den raffenden und den schaffenden Kapitalismus. Also es gibt nur einen, darüber muss Klartext geredet werden. Natürlich gibt es weltweit unglaublich unterschiedliche historische Entwicklungen, einen unterschiedlichen Stand der Klassenkämpfe und so weiter, sodass das gleiche Ding manchmal ziemlich verschieden aussehen kann. Aber das Drama der Gegenwart ist ja gerade, dass es sich angleicht, und zwar zum Negativen hin. So wenig wie Klartext über den Kapitalismus gesprochen werden darf, damit man sich seiner Zwangsverhältnisse, seiner Unfreiheit und Ungleichheit nicht bewusst wird, darf gegenwärtig der Imperialismus auch nur Globalisierung genannt werden. Es gibt dann aber auch so Modesoziologen wie Ulrich Beck, die gerne so Worte erfinden und dann sagt, zurzeit glaube ich Weltrisikogesellschaft. Aber das muss man sich nicht merken. Aber seit es den Kapitalismus gibt, etwa seit 500 Jahren, zieht er hinaus in die Welt. Hört man aber auf Attac, die Linkspartei, viele Gewerkschafter, reformistische Kreise, könnte man glauben, die ganze Sache, dieses ganze Globalisieren sei rund 20 Jahre alt. Ne? So ungefähr der Abschnitt. Und es hat auch was mit dem Übereinstimmen bestimmter neuer Generationen, die glauben, oh, die Globalisierung begann, als ich im Kindergarten war. Das habe ich jetzt bewusst mitgekriegt. Also ist das das eigentliche Ereignis. Lenin zitiert in seinen Heften zum Imperialismus, den Vorstudien, Robert Liefmann, einen vorbehaltlosen Verteidiger des Kapitalismus, so Lenin, ein Text, der ist 90 Jahre alt und dort steht, der Frankfurter Metallhandel umfasst also mit seinen Unternehmungen, namentlich denen des Merton-Konzerns, tatsächlich die ganze Welt. Vor 90 Jahren. Wow, so viel Globalisierung. Lenin dazu, das gesteigerte Risiko hängt in letzter Instanz mit der ungeheuren Zunahme des Kapitals zusammen, das sozusagen überschäumt, ins Ausland strömt und zugleich bringt das beschleunigte Tempo der technischen Entwicklung immer mehr Elemente des Missverhältnisses zwischen den verschiedenen Teilen der Volkswirtschaft, immer mehr Chaos und Krisen mit sich. Das heißt, ob Kapitalfraktionen in alle Welt vordringen, hängt nur von drei Dingen ab. Überschüssigem Kapital, gibt es Absatzmärkte, wertvolle Rohstoffe, billige Arbeitskräfte, günstige Produktionsanlagen und wie ist der Stand der Waffen, des Transportwesens und der Kommunikationstechnik. Und den neuen Globalisierungskritikern, sie sind ja auch keine Imperialismusgegner und Kapitalismusgegner, sie sind Kritiker, dabei kritisieren sie noch nicht mal, die können das zum Teil gar nicht, sei gesagt, ohne Segelschiff kam früher keiner übers Meer, also keine ursprüngliche Akkumulation. Ohne Dampfschifffahrt kein britisches Imperium. Ohne Internet, also ohne die zeit- und grenzenlose Kommunikation von Wort und Bild, kein moderner Kapitalismus. So alt ist die Scheiße, mit der wir uns rumschlagen. So raubt Kapitalismus nicht nur mit diesen Mitteln, lagert er auch seine Krisen aus. Das Kapital verlagert seine durch Maschinenproduktion und Automatisierung erreichte Überproduktion und mit ihr die große Krise. Und wenn das dann nicht klappt mit dem Zugang zu Ressourcen in aller Welt, dann werden eben wie in Deutschland, das will ich nicht weiter ausführen, 1992, also gleich nach der sogenannten Wiedervereinigung und jetzt nochmal 2003, die verteidigungspolitischen Richtlinien so verschärft, dass aus einer Armee, von der ich als Kind glauben sollte, sie diene nur der Abwehr der mörderischen Russen, die uns alle in den Rhein treiben wollten. Daraufhin lernte ich schwimmen, weil ich nicht wusste, wie tief der war. Und an unserer Karte in der Volksschulklasse hing noch eine Karte von Deutschland in den Grenzen von, ich glaube, 1937. Also sozusagen, das waren 50er und 60er Jahre. Die Verteidigungspolitik heute sagen, direkter Zugang zu Ressourcen in aller Welt und eben auch sozusagen in fremdem Eigentum. Und am Schluss, jetzt gibt es Definitionen für Militäreinsätze, die alles zusammenbringen, den sogenannten Terrorismus, die sogenannte organisierte Kriminalität und als in gleicher Weise drohende Gefahr die zunehmenden Migrationsbewegungen und die Grundlage militärischen Eingreifens ist nur noch, wenn auf irgendeine nicht weiter definierte Art und Weise das Sicherheitsbedürfnis der Bundesrepublik Deutschland berührt ist durch irgendwelche in dem Zusammenhang mit den drei Verbrechergruppen Terroristen, Kriminalität, Migranten, ethnische, politische, soziale, religiöse, sonst irgendwelche Konflikte berührt sind. Da fällt nichts drunter. Also Aktion, Praxis und Widerstand als zweiter Teil der Antwort auf die Frage. Marx in der Einleitung zur Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie, auch ein furchtbar alter Text. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Massen werden eine Extradiskussion. Wie gesagt, das ist ein altes Zitat. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem am Menschen demonstriert. Und sie demonstriert ad hominem, also am Menschen, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Und dann kommt das berühmte, viel missbrauchte Zitat. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und meine Entscheidung ist, das eine ist die Sache, die Niederlagen zu begreifen, in denen man steckt und die Größe des Unheils, das sozusagen über uns und über andere gekommen ist und gleichzeitig zu sagen, dass man trotzdem äußerst aufmerksam schaut, ob man aus krisenhaften Situationen, aus Entwicklungen in dieser Welt, ob man dort nicht irgendwann kleine Risse findet, aber mit irgendwelchen reformistischen Hoffnungen, die ich mit Vergnügen immer wieder zerschlage, weil sie meistens nur blöde machen, hat das nun gar nichts zu tun. Es hat was damit zu tun, Erkenntnis zu schaffen, hat was damit zu tun, auch Erkenntnis für Geschichte zu schaffen. Wir haben heute ein Bürgertum, das nichts mehr davon wissen will, dass sich seine Privilegien und Rechte aus dem Blut von Guillotinen speisen. Auf diese Vergangenheit geht man nicht gern zurück. Der Kampf gegen die Ausbeutung des Menschen und gegen die Vernichtung der Natur ist auf Dauer nicht gewaltlos zu machen. In diesem Land ist seit etwa 20 Jahren keine offene Diskussion mehr über Formen des Widerstands, über Militanz und alle davon abgeleiteten Fragen oder gar revolutionärer Situationen mehr möglich. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, nicht um bei uns selbst oder anderen falsche Hoffnung zu wecken, sondern weil wir es mitdiskutieren müssen. Das, da nehme ich die Lichterkette von Thomas zufällig auf, die Bastille 1789 hätte nicht mit Hilfe einer Lichterkette erstürmt werden können. Die Oktoberrevolution von 1917 ist nicht als gewaltfreie Sitzblockade denkbar und die Befreiung vom NS-Faschismus nicht mit Hilfe einer Love Parade. Weil der Staat das besser weiß als mancher Linke, hat er für jedes soziale, potenziell abweichende, unruhige, aufrührerische soziale Milieu das passende Waffenbesteck. Die fünf Bündel der Repression über die gewöhnlichen Zwangsverhältnisse Kapitalismus hinaus, also umfassende Zwangsverhältnisse und Gewaltverhältnisse wie Arbeit, Wohnverhältnisse und so weiter. Die Repression darüber hinaus in fünf Gruppen nur in Stichworten. Erstens Befriedung, also Billigskonsum. Ohne Textilien, Kinderspielzeug aus China gäb's hier Legitimationsprobleme. Es muss auch dem Ärmsten noch zu Weihnachten möglich sein, irgendein Dreck den Kindern zu Weihnachten zu schenken. Zweites Instrumentenbündel Propaganda, also Ablenkung und Täuschung über die realen Zustände. Und ich glaube, mein Kollege Vorredner hat komplett unterschätzt, wie weit inzwischen die Gesellschaft von allen Spielarten des Irrationalismus durchdrungen ist. Von den christlichen Kirchen bis zur Esoterik, aber zur Propaganda gehört auch die tägliche Tagesschau oder Horst Köhlers Weihnachtsansprachen. Euch fehlt noch viel dazu selbst ein. Dritte Gruppe, Überwachung und Bespitzelung, zähle ich nicht auf, nicht in diesem Raum. Wenn das nötig wäre, wäre es traurig. Viertens, die klassische Repression wieder anschwellend im Angebot und ein deutlicher Unterschied zu dem, was ich jetzt aus meiner Biografie, aus meinem Alter als früher bezeichnet würde, also 70er, 80er Jahre. Anschwellend im Angebot, Amtsschikanen, Denunziationen bei Ausbildern, Betriebsleitungen, Berufsverbote, unausgesprochene natürlich, Prügel bei Demos, Einkesselung, Freiheitsberaubung, Psychiatrisierung, Heime, Sicherheitsverwahrung, Knäster aller Art, vor allem auch für Jugendliche. Und letzte Gruppe, Militarisierung, also die ganze Kette Jugoslawien, Afghanistan und alle möglichen anderen Militäreinsätze bis hin zum Einsatz nach innen, Beispiel Heiligendamm, aber nicht nur. Das Ausmaß, in dem diese fünf Bündel der Unterdrückung ausgeweitet wurden, verrät uns, dass Kapital und Staat Pläne haben, die solche verschiedenartigen Repressionen gegen kritische Bürger und linke Opposition nötig machen. Meine These wäre, wir leben nicht mehr in dem, was man noch irgendwie als bürgerliche Demokratie bezeichnen würde, außer man definiert es um, sondern wir leben in einer Diktatur auf Abruf. Ausführungen dazu aus Zeitgründen jetzt weg. Dann zur Frage, ja, ihr könnt ja nachfragen, dann habe ich noch mal eine Chance. Die Gesamtheit seiner Diktatur auf Abruf, vielleicht nur soweit deswegen, weil die Gesamtheit seiner repressiven Instrumente, also von Polizeiverordnung über Strafprozessveränderung, über Strafgesetzbuchveränderung, über ich weiß nicht tausend andere Möglichkeiten, die da in Frage kommen, die Gesamtheit der Instrumente muss der Staat nur zeigen und anwenden, sofern sozialpartnerschaftliche Befriedung, Propaganda und Integration nichts mehr nützen, weil eine Revolte oder Schlimmeres droht. Oder er muss es nur den Gruppen gegenüber zeigen, die auf die anderen Maßnahmen von Integration gekauft worden, Anpassungsprozessen, Befriedungsprozessen nicht mehr reagieren. Drittens die Frage der Kooperation und Organisierung. Ums Ganze schreibt im Vorwort seiner Broschüre, also das ist dieses Ding hier, sehr interessant übrigens, habe ich größtenteils gern gelesen. Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit. Da steht drin, mit Gruppen, die unsere Kritik einigermaßen brauchbar finden, würden wir gerne über Kooperationsmöglichkeiten sprechen. Das Angebot ist angenommen. Ich habe mich nicht vorgestellt, egal, Jutta Dittfurt, Ökologische Linke. Wir arbeiten schon länger mit Teilen des Bündnisses um Ganze zusammen. In Frankfurt schon seit ungefähr einem Jahr und das auch mit, es ist richtig gut. Okay, über Organisationsform mache ich mir aber ansonsten zurzeit weniger Gedanken. als über die theoretische Grundlage einer möglicherweise, jetzt mal auf die ganze Bundesrepublik bezogen, verbindlicher werdenden Zusammenarbeit unterschiedlicher linksradikaler Gruppen. Weil da hat es noch nicht genug Streit gegeben, finde ich, um nicht genug Klarheit. Für eine intensive Diskussion der Broschüre ist jetzt hier für mich zu wenig Zeit. Das mache ich gern ein andermal. Es gibt wesentliche Übereinstimmung und Grundfragen, aber es gibt auch Kritik. Zwei Beispiele. Da ist zum Beispiel die Rede von der Unvernunft der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Was ist das? Was ist Vernunft anderes als das verklärte Interesse der Bourgeoisie? Und wenn ja, was ist Unvernunft dann? Ich weiß das nicht. Und dann dieser Satz, der hat mich, das war eine Ohrfeige, der kam auch ziemlich früh in diesem Ding. Die BRD ist tatsächlich die lockerste Demokratie und mit Abstand der entspannteste Gewaltmonopolist, der jemals deutsche Pässe ausgegeben hat. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Witz und ich hätte nicht verstanden. Ich habe es nochmal gelesen, dann wurde ich stinkig und jetzt räche ich mich. Also das ist der Blickwinkel von Mittelschichtskids. Im Alter von Anfang bis Mitte 30, höchstens. Also Alter und soziale. Radikal beim lohnarbeitenden Menschen in den Gewalt- und Zwangsverhältnissen der Arbeit, also beim Menschen, ist diese Aussage nicht. Und ich nehme auch an, dass die Sicht afrikanischer Flüchtlinge im Mittelmeer, die unter den Augen deutscher, möglicherweise entspannter Polizisten ersaufen, dürfte ums Ganze eine andere sein als locker und entspannt. Eine tragfähige Grundlage linksradikaler Organisierung ist eine Analyse der Gesellschaft und nicht der eigenen individuellen sozialen Lage. Die geht natürlich als ein Bruchteil darin ein und mitzureflektieren ist immer auch, warum kommt einer oder eine selber zu welchen Positionen? Das heißt, die eigene Lage mitzureflektieren wäre ganz notwendig und sie nicht zum laxen Maßstab zu machen. Also nicht Biografie mit Zeitgeschichte verwechseln. Die Sache beginnt nicht nur mit unserem Eintritt in politische Aktivitäten und sie endet nicht. Also die Sache ist jetzt sozusagen der Kampf um eine Humanisierung der Gesellschaft. Und die Sache endet auch nicht, wenn wir müde oder krank oder alt werden. Dann müssen eben andere übernehmen. Es gibt auch bei älteren Linken manchmal sehr viel Übereinstimmung mit ihrer Müdigkeit, ihrer Situation und ihrem, was weiß ich, Resignieren, mit einer Einschätzung, die sich dann ändert. Das geht, finde ich, beides nicht. So, und zum Schluss habe ich noch ein paar Minuten. Oh, ich werde es sehr hetzen. Also, Klartext. Es ist angenehm, wenn es Klartext gibt, den kriegt man in diesem Land nicht sehr oft zu hören. Ich meine jetzt Klartext von Seiten der Gegner. Und ich deswegen schätze ich, es gibt auch nicht viele vergleichbare Zitate. Eins von dem Multimilliardär Warren E. Buffett, der vor der Weltwirtschaftskrise im Interview mit der New York Times sagte, das muss man sich über der Zunge zergehen lassen, es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Jetzt mit der Weltwirtschaftskrise, und das, denke ich, ist übereinstimmende Analyse vielleicht, geht dieser Klassenkrieg in eine neue und härtere Phase. Wir haben erlebt, Hunderttausende von Leiharbeitern sind geräuschlos entsorgt worden und es gab noch nicht mal im Spektrum der ach so menschenfreundlichen Reformisten auch nur einen Hauch. Im ganzen Land konnte ich nichts finden, einen Hauch von ein klein bisschen wilder Streik oder ein bisschen praktische Solidarität. Nein, nein, das befriedete Facharbeiterpersonal war ganz dicht bei sich, nur sich selber den Arsch retten. Ich war kürzlich eingeladen bei Porsche-Betriebsräten. Das war zufälligerweise der Tag, an dem Wiedeking sich verabschiedete. Und ein linker Betriebsrat hat mir dann abends erzählt, wie furchtbar das gewesen sei, dass seine Kollegen und so viele Arbeiter aus dem Betrieb Herrn Wiedeking heulend um den Hals gefallen wären, weil man sich jetzt von dem großen Meister verabschieden müsste. Also ganz ähnliche Geschichten wie bei Continental. Mindestens 1 bis 2 Millionen Kurzarbeiter werden bald arbeitslos, sofern sie sich nicht in ihr Schicksal und in Hartz IV ergeben, wird die soziale Frage mit Hilfe von Armee, Polizei und Justiz gelöst werden, notfalls mit Knast oder Psychiatrisierung. Die soziale Ordnung in Deutschland bleibt eine Gefängnisordnung und die Gefängnisse werden größer und die Bedingungen härter. Soziales Elend bringt keine automatische Linksentwicklung hervor, schon gar nicht im autoritären, reaktionären Deutschland. Hier hat linker Widerstand keine erfolgreiche Tradition. Erst ein emigrierter Jude, vor deutschen Mördern geflohen, brachte in den 60ern das Recht auf Resistance nach Deutschland zurück. Herbert Marcuse sagte in Repressive Toleranz 1964, Zitat, ich glaube, dass es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein Naturrecht auf Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die Gesetzlichen sich als unzulänglich herausgestellt haben. Es gibt keinen anderen Richter über ihnen, außer den eingesetzten Behörden, der Polizei und ihrem eigenen Gewissen. Wenn sie Gewalt anwenden, beginnen sie keine neue Kette von Gewalttaten, sondern zerbrechen die etablierte. Nicht gerade ein Thema in der öffentlichen Diskussion gegenwärtig. Und jetzt zum Schluss, also was tun? Es geht um die Kombination, und das heißt noch nicht viel, aber erst mal ein bisschen, Theorie, Aktion und Organisation. Theorie heißt Kopfarbeit, Lesen, Denken, Streiten, klüger werden. Ich kann mich mit niemandem organisieren, der nicht vorher gestritten hat. Das hat keine tragfähige Grundlage. Die Lektion habe ich gelernt. Ohne Praxis und Aktion schläft die Theorie aber im Elfenbeinturm. Der theorieblinden Praxis wiederum droht die Sektiererei oder die Kriminalisierung. Also Aktion und Theorie, und das ist mir noch nicht genug. Denn was sind beide ohne Organisierung? Es gibt natürlich zu diesem Begriff, es gibt die Erfahrung, wobei die Jüngeren haben das noch nicht gemacht, aber wir Älteren haben die Erfahrung gemacht von Organisationsfetischismus. Ein Beispiel wäre die DKP, Organisationen, von denen man irgendwann nicht mehr weiß, warum die sich eigentlich organisiert haben, und die Organisation der Selbstzweck geworden ist, dass man organisiert ist, wahrscheinlich sowas wie ein Heimatverein, damit man nicht einsam ist und Freunde hat. Das kann ich ja verstehen, aber warum muss man das politische Aktivität nennen? Es reicht doch da auch die Kneipe. Also, Organisierung ist im Land der unverbindlichen, von Mittelschichtskids geprägten Netzwerke oder alternativen Netzwerke. Auch so ein Tabu, das den Herrschenden gefällt. Das ist die andere Begrenzung. Das heißt, was tun? Bündnisse funktionieren nicht unterhalb eines gewissen Niveaus. Das Ziel ist klar, darunter geht es nicht, Kapitalismus abschaffen. Das geht nicht mit sozialdemokratischen Organisationen. Egal, ob sie jetzt SPD oder Linkspartei heißen, ist mir scheißegal. Bündnisse der antikapitalistischen und staatsunabhängigen Linken sind, und da ist eine sozusagen unnachgiebige Grenze, darunter mache ich nichts mehr, Bündnisse dieser antikapitalistischen, staatsunabhängigen Linken sind antinationale und reformismusfreie Zonen. Und da gibt es auch gar keine Diskussion mehr drüber. Alles andere in der Freizeit, aber jedenfalls nicht da, wo es sinnvoll wird. So, und nun zur berühmten Frage des revolutionären Subjektes. Mit wem? Ich werde zurzeit gelegentlich gehauen, das finde ich ganz entzückend, von Leuten, die sagen, du leugnest die Existenz der Arbeiterklasse. Es ist sehr schön, dass ich das hier mal dementieren kann. Es gibt eine Arbeiterklasse, soziologisch, Punkt. Aber nicht mehr als das klassische revolutionäre Subjekt, denn sie hat kein kollektives Bewusstsein ihrer selbst als revolutionäre Klasse. Also mit wem? Potenzielle Bündnispartner sind alle Leute, alle Menschen, die einen einigermaßen klaren Kopf haben, auf die man sich einigermaßen verlassen kann, die streitfähig sind und die eine Grundsehnsucht haben, Verhältnisse herzustellen, in denen es soziale Gleichheit und damit direkt sozusagen untrennbar verbunden Freiheit gibt, in einer Gesellschaft, die frei ist von allen Formen von Dünkel und Ressentiments, Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, und eine Gesellschaft, die frei ist von Lohnarbeit, die frei ist, die aufbaut auf Strukturen, die ohne Herrschaft von Menschen über Menschen auskommen, in der Menschen selber entscheiden, wie sie leben und arbeiten wollen. Wie das dann aussehen wird, ist mir im Moment komplett egal, was darauf ankommt, in den Lernprozessen dahin, in den Kampfprozessen dahin, in den Emanzipationsprozessen dahin, sozusagen Entscheidungen zu treffen, die man jetzt nicht dogmatisch vorweg festlegt. Das heißt, die Voraussetzungen müssen geklärt werden, aber der Ausgang ist offen, denn die Sache hängt eben nicht verleihen von unserem Willen ab und nicht von der Qualität dieser Gegenmacht. Selbst wenn wir alles richtig machen, selbst wenn wir aus Niederlagen lernen, selbst wenn wir theoretisch ganz schlau sind, ordentlich viel auf hohem Niveau streiten, uns organisieren und dann noch eine tolle Praxis haben, ist es gar keine Garantie für irgendwas. Es ist immer mit offenem Risiko. Also wie wird die Sache ausgehen? Das lasse ich Marx beantworten. Die Weltgeschichte wäre allerdings sehr bequem zu machen, wenn der Kampf nur unter der Bedingung unfehlbar günstiger Chancen aufgenommen werden würde. Danke. Ja, ich habe am Anfang was vergessen, bin aber jetzt gerade eben, wo es wieder aufgeführt wurde, darauf gestoßen. Da uns der Reformistenverein nicht eingestuft hat als funktionale Vorfeldgruppe, müssen wir natürlich alles selber auch finanzieren heute Abend. Und darum steht da hinten auf unserem kleinen Infostand auch so eine Spendendose. wenn ihr rausgeht, wäre es sehr großzügig von euch, wenn ihr da was reintut. Nicht funktionable. Auf von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Deswegen haben wir ja kein Geld gekriegt. So. Okay, es war wahrscheinlich zu kompliziert. Thomas, möchtest du direkt reingehen? Oder? Ich würde sagen, sammeln erstmal, oder? So lang. Also, wir haben jetzt so viel irgendwie gehört von vorne, dass wir vielleicht erstmal ein bisschen Stellungnahmen, Kritik, Anmerkungen von euch aus dem Publikum holen. Natürlich geht es hauptsächlich um die Waffe der Kritik, aber gerne können wir auch über die Kritik der Waffen sprechen. Nur als Hinweis, wir zeichnen diese Veranstaltung mit auf. Wenn das, was ihr sagt, nicht veröffentlicht werden soll, dann sagt es bitte dazu, damit wir das dann nachher rausschneiden können. Wir haben hier vorne dieses Mikrofon hingestellt. Wahrscheinlich wird sich das keiner großen Beliebtheit erfreuen. Dementsprechend, wenn ihr euch meldet, seid bitte... Versucht laut zu reden, damit wir auch vorne was verstehen. Okay, gibt es... Sollen wir eine Pause machen? Nee, einfach so. Ja, man kann ja zwischendurch auch rausgehen und eine rauchen. Oder, und der Thomas kann auch hier rauchen. Nee, okay. Ja. Gut, dann gibt es... Wortbeiträge, Fragen, Kritik, Anmerkungen. Nö. Alle erschlagen. Möchtest du dann nochmal was zum Entspannt? Boah, hier. Ach so, gut. Ja, vielleicht Matthias nochmal zu der Frage nach den entspanntesten Wald. Oder du. Ja. Das Mikrofon an. Kurioserweise ist ja exakt dieselbe Passage, die du eben zitiert hast, Jutta, mit dem entspanntesten Gewaltenmonopolisten bei unserer Veranstaltung zu 60 Jahre BRD in Berlin von Thomas Ebermann auch kritisiert worden. Wenn das mal kein Zufall ist und ursprünglich hieß die Passage auch nicht der entspannteste Gewaltmonopolist, der je deutsche Pässe ausgegeben hat, sondern seitdem es Schokolade gibt. Also natürlich schwingt eine gewisse Ironie darin mit. Offensichtlich hat es auch funktioniert, um die Leute insofern wachzurütteln, ab jetzt ganz aufmerksam zu lesen. Aber die Argumentation ist ja doch eine andere. Und die begegnet uns ja auch heute, wenn es um 20 Jahre Mauerfall geht und um 20 Jahre DDR. Und was hier eigentlich stark werden muss, also ich glaube, dass es gibt viele Themen, wo man sagen kann, das sind so die selbst eingestandenen Unzulänglichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft. Die setzen dann einen Haken drunter bei vielen Ungerechtigkeiten. Und auch wenn der Polizeistaat mal überreagiert, da gibt es halt erst ermittelt die Innenaufsicht und dann gibt es im Zweifelsfall ein Verfahren. So viel zur Rechtsstaatlichkeit. Was uns wichtig war tatsächlich, ist versuchen, den Gegner bei seinen stärksten Argumenten zu fassen. Und deshalb versuchen wir auch den Begriff der bürgerlichen Freiheit beziehungsweise die Herrschaft der falschen Freiheit in dem Text stark zu machen. Weil wenn wir heute über 20 Jahre Mauerfall reden, dann die Qualität der bürgerlichen Freiheit des geeinten Deutschlands, diese Qualität, die weist sich ja tatsächlich aus gegenüber dem NS und gegenüber dem Realsozialismus. Da sagt man, die Freiheit ist hier ja so toll, weil wir haben keinen Nationalsozialismus mit Holocaust und wir haben keinen sozialistischen Gefängnisstaat. Das ist natürlich ein relativ schlechtes Argument für die bürgerliche Freiheit, dass es auch noch was Schlechteres gibt. Aber das ist ja tatsächlich die Haltung, der man begegnet in der politischen Debatte. Und das ist auch der Grund, warum gerade diese Problematik dort vorne angerissen wird. Offensichtlich ist es aber nicht gelungen. Das nehme ich schon mal mit. Thomas? Ich glaube, das ist eine Meinungsverschiedenheit, die auch bestehen würde, wenn dieser, wie soll ich sagen, billig zu inkriminierende Satz nicht wäre. Worin besteht die Meinungsverschiedenheit, ohne dass wir, ja, lass mich eins vorweg sagen, das mit den Haltungen, das habe ich nur zum Ausdruck gebracht, damit diejenigen, die heute zuhören, nicht das falsche Gefühl haben, wir würden hier analytische oder theoretische Positionen austauschen. Sondern eine Podiumsdiskussion dient der Anregung, was man vertiefen könnte und nicht dem Selbstbetrug, dass es schon entwickelt ist. Jetzt ist ein Grund darüber hinaus hat es nicht schon gar keinen theoriefeindlichen bei mir. Da muss ich auf biografische Tatsachen verweisen. So, jetzt, was vielleicht eine wichtige Meinungsverschiedenheit ist. Wir arbeiten, um die bürgerliche Gesellschaft und die Geschichte zu begreifen, doch schematisch gesprochen oft mit zwei Kategorien. Mit der Kategorie des Interesses und mit der Kategorie des Wahns. Die Kategorie des Interesses findet vielfache Übersetzung. Also bei einigen Theoretikern heißt es dann instrumentelle Vernunft oder ist mir jetzt nicht so wichtig, sondern da kann ich sozusagen ableiten aus einem materiellen Interesse, entweder aus dem Interesse einer Gesellschaftsschicht oder einer Nationalökonomie, dass sie dies und jenes tut und darauf sozusagen oder in gewisser Weise auch zur Tarnung ein phrasenhaftes, verlogenes, das Interesse verschleierndes, sich selbst adelndes Gebäude draufsetzt. Das kann man ganz oft feststellen und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man sehr viel bürgerliche Ideologieproduktion zunächst mal befragt auf das materielle Interesse oder auf die Kategorie des Interesses. Ich finde also, es bedarf keiner Entschuldigung, wenn man sich immer wieder bemüht, Ideologiekritik aus ökonomischen Sachverhalten abzuleiten. Da muss man sich nicht für ducken. Ich nehme ein Beispiel aus der Weltpolitik. Dass Deutschland so extrem bemüht ist, dass es keine ernsthaften Sanktionen gegen den Iran gibt, hat im ersten Zug mal damit zu tun, dass durch den US-amerikanischen Boykott des Iran, der Iran zu einem Paradies für deutsche Kapitalanlage und Außenhandel geworden ist, weil man einen wichtigen Konkurrenten losgeworden ist, der einen anderen Weg versucht hat, nämlich das Regime über eine Boykottmaßnahme, die dann durch deutsche Lieferung kompensiert wurde. Der war weg. Und jetzt gibt es ein Interesse und nun müssen sie alle Zeitungen müssen jetzt schreiben, sozusagen, warum jetzt zu starke Sanktionen ein Fehler wäre, das geheim, also, dass auch die vertrauensbildende Diplomatie ihren Platz haben muss. Und also, für alle, die sich das antun, täglich FAZ und Süddeutsche zu lesen, wissen jetzt, was ich meine. Da wäre sozusagen, wenn die Deutschen ihren Transrapid mal in den Iran liefern, wäre das sozusagen eine von der Süddeutsche sehr favorisierte, übrigens, Maßnahme der Zivilisation hinzubringen und so weiter. Das ist ziemlich leicht. Ziemlich leicht war es auch, zunächst mal zu sagen, das und das sind die deutschen Interessen im Jugoslawienkrieg. Es gibt also Geostrategie, es gibt Imperialismus, es gibt einen ganz falschen Anti-Imperialismus, aber damit verschwindet die Tatsache von Geostrategie, Imperialismus, versuchen, dass Konkurrenten sich wechselseitig Vorteile abjagen und sowas. Hegemonialmächte, das alles ist ja nicht verschwunden. Da habe ich oft argumentiert zu sagen, lass mal einen Augenblick die Kategorie des Wahns oder die Ableitung aus deutscher Geschichte beiseite. Es ist nicht unbedingt sozusagen der deutschen Ideologie entspringende Lieblingsthese, dass man Jugoslawien zerschlagen muss oder dass man den Staat der Israel vernichten will, protegieren muss. Sondern da können wir im ersten Moment durchaus über die Kategorie des Interesses, in diesem Fall des Staatsinteresses und eben bei gesellschaftlichen Klassen des Klasseninteresses reden. Nun gehst du aber einen Schritt weiter, glaube ich. Ich werde versuchen, nur über Sachen zu sprechen, die hier gefallen sind und nicht über die Broschüre. Obwohl das natürlich ein bisschen eingeht. Ich will es nicht verheimlichen. Du sagst, die Subalternen wissen, dass sie an den Siegen der Nation, der sie untertan sind, auf dem Weltmarkt partizipieren. Das ist weniger als die halbe Wahrheit. Das ist weniger als die halbe Wahrheit, weil damit unterstellst du dem Nationalisten ein rationales Interesse, also eine Berechnung seiner Vorteile, wenn er sich zugunsten seiner Nation kaputt machen lässt oder gar opfert. Einmal mache ich den kleinen Übersprung auf eure Broschüre doch. Ich kann kein materielles Interesse sehen, am Beispiel des Ersten Weltkriegs, wenn Proleten in Schützengraben todesbedroht, hungern, von Ratten umzingelt sind, dass sich etwa so artikuliert, wenn wir diesen Krieg gewinnen, haben wir danach aber allerlei Gratifikation oder allerlei Vorteil davon, dass wir einer in diesem Fall im Krieg, in anderem Fall in der Weltmarktkonkurrenz siegreichen Nation angehören. Ich möchte darauf beharren, dass die Nation und der Staat das Institut ist, dem man Opfer bringt und nicht an dessen Siegen man partizipiert. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Meinungsverschiedenheit oder, um es krass zu sagen, ein Unterschied ums Ganze. Du machst, glaube ich, die Maßstäbe der bürgerlichen Welt, was gutes Leben ist, zu sehr zu deinen. Also nur wenn es meinem Unternehmen gut geht, geht es auch mir gut, sagst du, wissen die Beschäftigten der und der Konzerne, also von Opel oder was wir jetzt so assoziieren dürfen. Du machst also eine gerade Linie von gut gehen geht nur, wenn der Staat, dem ich subaltern bin, auf dem Weltmarkt siegt. Das stimmt nicht. Gerade heute konnte man lesen, auf der Bahnfahrt hierher, Frankreich. Diese unfassbare Zahl an Selbstmorden. Diese unfassbare Zahl an Selbstmorden, wo Leuten, sagen wir mal, die sind nicht besonders klug oder sowas, sozusagen den Konkurrenzmechanismen der ehemals oder auch den Verdichtung der Arbeit, Produktivitätsmechanismen der ehemals staatlichen Telefonkonzerns unterworfen sind, jetzt in so einem signifikanten Ausmaß Selbstmord machen. Ich übersetze das für mich, dass hinter einem Selbstmörder 1000 depressive, schwergeschädigte, kranke, unglückliche, saufende und sowas stehen. Also ich wollte jetzt nicht protzen mit der faktischen Zahl des Selbstmords. Die betätigen sich also objektiv Im Sinne der Frankreich muss Weltmarktsieger sein und werden dafür, wenn sie sich nicht wehren können, wollen oder was auch immer, grausam bestraft. Diese wahnsinnigen, noch größeren Zahlen, die man lesen kann über Japan, mir ist gerade das japanische Wort leider entfallen, also sozusagen der vorzeitige Tod durch Überarbeitung, der in Japan, glaube ich, als der Überarbeitung geschuldet staatlich anerkannt wird, wenn man durchschnittlich in der Woche mehr als 22 Überstunden macht. Trägt zum Sieg Japans in der Weltmarktkonkurrenz oder zum relativen Sieg gewiss bei. Die Leute gehen dabei drauf. Wo machst du sozusagen den Überblick? Ich glaube, dass selbst in der sehr eingeschränkten Sichtweise, die zunächst mal so ein bisschen pauschal sagt, Kapitalismus ist Kapitalismus, tatsächlich man sehr borniert ist, wenn man sagt, das Relative über die Runden kommen. Ich versuche gerade zu vermeiden, das Relative glücklich sein oder so etwas auszusagen. Hängt doch nicht in erster Linie, möchte ich dagegen sagen, von der Stellung der jeweiligen Nation in der Weltmarktkonkurrenz, ihren Siegen und Niederlagen ab. Es gibt da was anderes. Und dieses andere habe ich eigentlich so immer auch gesehen. Und jetzt, weil wir jetzt so ein bisschen voluntaristisch sein dürfen, dieses bisschen langsamer sein, unpünktlich sein und sowas. Diese Sehnsucht, vielleicht wird das da gerade zerstört. Aber dieses Begreifen, in Griechenland ist es schöner als in Deutschland, in Portugal ist es schöner als in Deutschland. Nicht unbedingt, weil deren konsumtive Möglichkeiten die größeren sind, sondern weil die allseitige Zurechtschnitzung des Menschen zum Humankapital noch aus bestimmten Gründen noch nicht so weit fortgeschritten sind. Das ist ganz bestimmt, was ich jetzt gesagt habe, überhaupt keine rückwärtsgewandte Apologisierung von landwirtschaftlicher Produktionsweise, Manufaktur oder Tischlern, die noch mit dem Hobel rumschnitzen oder so etwas. Und ich will sagen, wer den Leuten sagt, euer Glück, euer relatives Glück besteht als Subalterne, da verhaltet ihr euch rational, indem ihr mitorganisiert die Siege eurer Nation in der Weltmarktkonkurrenz, hat aus meiner Sicht zu wenig begriffen, dass die Nation nicht oder der Staat nicht das Institut ist, von dessen Erfolgen man profitiert, sondern dem man sich opfern muss. Eine zweite Anmerkung. Ich möchte so gerne vorsichtiger als du sein, wie weit die richtig beobachteten Modernisierungen tragen. Ich kann sie ja nicht bestreiten, welches Interesse sollte ich haben. Es hat eine wahnsinnige Transformation in Deutschland stattgefunden, die sich ja mal gespiegelt hat in diesem großen Wort, dass man wegen Auschwitz Jugoslawien angreifen musste. Also sie ziehen einen ideologischen Mehrwert aus der Tatsache der Behauptung, dass hier die Vergangenheit so besonders vorbildlich aufgearbeitet worden sei. Und diese pseudo-vorbildliche Aufarbeitung der Vergangenheit korrespondiert gleichzeitig damit, dass in einem scheinbaren Pluralismus die größten Skandale im Pluralismus ertrinken. Also wenn bei euch in Berlin das deutsche Staatsorchester Pfister von deutscher Seele aufführt, so ist das, also der Nazi-Komponist, sage ich jetzt mal, der berühmteste Nazi-Komponist überhaupt, der früheste Freund von Hitler unter den Komponisten, ich glaube seit 1922 befreundet, der große deutsche Nationalkomponist, wird zum ersten Mal in Berlin aufgeführt von unserem bedeutenden Staatsorchester mit der Komposition von Deutscher Seele. Gleichzeitig, also etwas, was man also sozusagen klassisch antideutsch skandalisieren, gegen demonstrieren, stören, Eier werfen und sowas machen kann. Gleichzeitig ist das aber nicht das Ganze des hauptstädtischen Kulturangebots, sondern gleichzeitig hat man sozusagen auch einen Boom des ehemals verfemt modernen, nicht deutschen. Ich wollte damit sagen, ich bin mir furchtbar unsicher, ob sozusagen die jetzt zu beobachtenden Modernisierungstendenzen, die ich überhaupt nicht bestreiten will, also ein uneheliches Kind ist vor 30, 40 Jahren anders aufgewachsen als jetzt. Schwulsein war ein ganz anderes Problem in der Zeit, als ich 18 war. Da wurde auf Wiesen in Hamburg geleuchtet und wer erwischt wurde, wurde abgeführt. Auf vielen Gebieten hat es tatsächlich solche Momente von Liberalisierung gegeben. Wann sie wieder kippen können, weiß ich nicht. Ich mag die Festlegung nicht, dass das jetzt der zukünftige Trend ist. Wir haben in Hamburg sowas gehabt wie diesen noch nicht sehr weit zurückliegenden, überwältigenden Wahlerfolg von Schill. Das ist staatstragende Kraft, Minister, Innenminister. Also das ist nicht, wir können das nicht verhandeln sozusagen mit dem Argument, du sagst, aber die NPD wird doch staatlicherseits und die Stiefel-Nazis oder die Nazis, die dunkelhäutige oder anders aussehende Menschen umbringen, werden doch staatlicherseits verfolgt. Stimmt für die NPD. Bisschen. Stimmt nicht in jedem Ort, also wahrscheinlich gibt es durchaus auch Orte, wo die Mehrheit der Polizisten NPD-Sympathisanten sind. Aber was das sozusagen bedeutet, in einem sich scheinbar modernisierenden Stadt, der jetzt von dem gleichen CDU-Bürgermeister Schwarz-Grün regiert wird, ist auch denkbar mit immerhin einem der größten faschistoiden Demagogen, der gegen jede Modernisierung steht, die sich ja faktisch auch nicht vollzieht. Also wenn wir einen Prozess der Modernisierung hätten, könnten wir nicht gleichzeitig feststellen, dass die Tendenz zu immer mehr geschlossenen Heimen zunimmt. Denn es war mal eine Tendenz zu begreifen, dass eine moderne Sozialpädagogik an den Seelen der Kinder rumklemmt hat und sie nicht wegschließt, wenn sie Probleme machen. Also wir haben gleichzeitig Momente von Rollback und Modernisierungstendenzen. Letztes Wort. Ich wollte überhaupt nicht dafür ringen, jetzt sozusagen die Attitüde Lonely Cowboy. Das ist albern. So, der... Jetzt machen wir aber mal unsere Marginalität offen und sonnen uns in dem Licht. Gar nicht. Sondern ich habe das versucht zu ketten oder zu binden an das Argument, wer nicht bereit ist zu akzeptieren, dass auf der Seite der Emanzipation in den großen Kämpfen in der Welt oft das Falsche gegen das Falsche kämpft und das unsere Einsamkeit ausmacht. Eine Einsamkeit, die zum Beispiel in den 70er Jahren nicht war, weil, und das war ja nicht nur Blödsinn, man plausibel die Hoffnung haben konnte, dass die emanzipatorischen, man nannte das manchmal auch nationalen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, den großen imperialistischen Mächten dermaßen viel abnehmen könnten, notwendig zu Akkumulationsprozessen in den Zentren, dass es eine krisenverschärfende Tendenz auch für die Metropolen gäbe. Die Stichworte dafür sind ja, Lateinamerika, Südostasien und Afrika, also speziell Angola, Mosambik oder Vietnam oder Tupamaros, Salvador Allende mit Einschränkungen und so weiter. Dies ist aus der Welt. Also es... Und wenn das aus der Welt ist, als relevante Tendenz auf dem Erdball, dann kommt das doch zu dem komischen Vorgang, dass Menschen, die ich subjektiv eigentlich für sensibler halte, denen ich die Konzession mache, du bist klüger als das, was du schreibst und sagst, plötzlich wegen des Nicht-Aushaltens, Würstchen zu sein, sich sozusagen Projektionsflächen suchen. Und das ist die Konstellation, dass ein Teil anfängt, vom irakischen Widerstand zu schwärmen. Und plötzlich sagt, die Hisbollah sei die wichtigste sozialrevolutionäre Kraft des Nahen Ostens. Und von der Hamas zu schwärmen anfängt. Damit überhaupt, also ich sage, ein Moment, natürlich, wer so schwärmt, ist reaktionär und mein Feind, das will ich hier nicht wegreden. Aber ein Moment ist, das sind doch immerhin welche, die kämpfen oder sowas. Die haben doch eine weltpolitische Tendenz auf ihrer Seite. Und die Gegenseite feiert General Dostum in Afghanistan. Ja, da mach mal, da musst du aber feinsinnig nuancieren können. Wenn du rauskriegen willst, ob die Taliban oder General Dostum für alle emanzipatorischen Bestrebungen auf dieser Welt gefährlicher ist und härter umspringt mit denen, die unter sein Kommando geraten. Das ist ein Organisierer von Massenmord, von Massenvergewaltigung und so weiter. Das heißt, so schlecht meine Meinung von den Bahamas ist, in denen ich das las, das Dostum, General Dostum, der Repräsentant der Humanität in Afghanistan ist, möchte ich ihn sogar noch konzidieren, ihr habt irgendwann nicht mehr die Bereitschaft gehabt, Würstchen zu sein. Und deswegen kommt es immer wieder zu diesen machtprojektiven Vorgängen, wo wenigstens irgendwas auf der Welt sein muss, dessen Anhänger man ist. Und das halte ich für gefährlich. Ich wollte keine Attitüde verkörpern, einsam ist auch schön. Und wenn ihr euch jetzt, habt ihr euch jetzt schon zur gemeinsamen Organisierung verabredet, möchte ich sagen, lasst mich ein bisschen am Rande, bitte und so weiter. Das auch. Das ist aber purer Subjektivismus. Was ich sagen wollte, ist eigentlich diese Sehnsucht in nicht emanzipatorische Auseinandersetzung, doch etwas hineinzugeheimnissen, um das Ausmaß der Niederlage, der weltpolitischen Niederlage nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das führt zu den schrecklichsten Formulierungen, die ich jetzt gar nicht an konkreten Hamas oder Hisbollah oder General Dostum, sondern das führt zu dem Schlimmsten, was Linke überhaupt als Postulat vor sich hertragen können. Und das lautet, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wer diesen Satz einmal ausgesprochen hat, der muss, um seine eigene Propaganda durchzuhalten, eigentlich das widerliche Wort der Kollateralschäden selber pflegen. Und lieber sagen, die 10 Einsamen, die zwischen den Fronten im Irak sind, sind meine imaginierten Freunde und niemanden, dessen Solidarität ich real oder auch nur imaginiert meine Solidarität zuteil werde. Das muss mir eins erzählen, dass er gerade einer machtvollen Option angehört. Es reicht völlig, wenn es 5 sind und die einen ganz guten Block hinkriegen zum Thema, hier bekämpfen sich gerade Wahn und Wahn. Und da bin ich zwischen, hol mich hier raus. Das ist der Anfang von Emanzipation und nicht Partei sein, wenn das Falsche gegen das Falsche kämpft. Das war ein Plädoyer übrigens für das gute, alte, kaum noch benutzte Wort, das heißt revolutionärer Defitismus. Okay. Also es gibt jetzt inzwischen 2 Wortmeldungen. Vielleicht, wenn andere sich gleich auch noch zu Wort melden, ich versuche, die irgendwie aufmerksam zu sein. Dann fangen wir hier vorne an. Du kannst auch sitzen, wie du magst. Ja, Gott sei Dank gibt es 2. Ich wollte nämlich erst sagen, halt's Maul, weil halt's Maul wäre ja genau richtig. Ihr haltet ja alle das Maul. Ist mir ja nicht ungewohnt. In den letzten Jahren, aber was die Jutta gesagt hat, dass es mal Ausnahmezustand in unserem Land gab, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, das lässt sich ja mit heute nicht mehr vergleichen. Ich werde jetzt ein bisschen hin und her schweifen. Es gab mal Leute, die sind in Betriebe gegangen, wie der Fritz Teufel, als er im Untergrund war, oder wie der Wallraff, um eben halt ein bisschen was an die Oberfläche zu ziehen. Die meisten von euch werden das nicht machen. Und ich denke mir, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn die meisten Linken nicht mal im Betrieb am Fließband gestanden haben. Was sollte man mit denen schon groß bereden, wenn man 30 Sekunden dafür hat, irgendwie einen Schlauch festzuziehen am Fließband? Ne? Sollte man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen. Aber es ist natürlich gut, dass es viele Leute gibt, die intellektuell sind, die Bücher schreiben können und die organisieren können, weil das Gute daran ist, die kommen dann nicht im Betrieb und fangen an zu organisieren. Da hinten war eine Meldung. Ja, ich glaube, du, genau. Ich mache es mal einfach von dir. Mein Bruder hat sich früher mal im Zimmer nebenan über meine laute Stimme beschwert. Ich glaube, es geht nicht so. Ich wollte auch was zu Jutta sagen, dessen Vortrag, glaube ich, nicht frei von Widersprüchen war, dessen sie sich, glaube ich, auch bewusst ist. Und ich wollte vor allem noch auf den Aspekt eingehen, der gerade schon genannt wurde, vor allem bezüglich der Befreiungsbewegung in der sogenannten Dritten Welt. Und zwar hat mich da besonders ein Widerspruch auf zweierlei Ebene sich mir offenbart. Und zwar, einerseits wurde schon angesprochen, ich habe aus der Vorbereitung entnommen, dass du dich relativ positiv dem gegenübergehend positioniert hast, dass die ehemalige Sowjetunion diese Befreiungsbewegung militärisch auch unterstützt hat. Ich darf mich gerne eines Besseren belehren, so habe ich jetzt gerade verstanden. Wie lässt sich das vereinbaren mit einem deiner Abschlussworte der Kritik an der Waffe? Das andere ist, wie geschickt es ist für eine linksradikale autonome Position, sich vielleicht der amerikanischen und dem sowjetischen Imperialismus sich dem einen gegenüber positiv zu positionieren. Das wäre uneinfach. Ich habe das Adjektiv nicht verstanden. Wie, was es ist? Wie? Es ist? Wie geschickt? Wie geschickt. Du wolltest mir aber noch verraten, welchen Widerspruch du entdeckt hast. Den hätte ich jetzt gerne noch. Naja, einerseits in Bezug auf Waffen, Militarismus und andererseits auch dass man eigentlich beide Systeme ablehnt, aber dann vielleicht doch die Aktion des einen Systems befürwortet. Ich würde gerne zurückkommen zur Frage des revolutionierenden Subjekts. Ich glaube aber, dass es lauter ist. Lauter! Nur das ist jetzt ohne Frage. Was du ganz anders machst. Nur das Mikro, das muss man aufzeichnen, das anders verstehen, alles super. Okay. Ja, ich würde gerne über das revolutionäre Subjekt sprechen. Ich teile deine Position, Jutta, dass wir heute immer noch eine Arbeiterklasse haben, denn der Klassenbegriff, der leitet sich ja nicht von dem Bewusstsein der Arbeiter über ihre Lage her, sondern von ihrer Stellung zu den Produktionsmitteln, wie du gesagt hast. Das hat ja in den 30er Jahren Leute am Frankfurter Institut für Sozialforschung veranlasst, sich mit Gesellschaftskritik zu beschäftigen. Und ihre Kritik haben sie dann an ein sozusagen imaginiertes Subjekt gerichtet, also ein revolutionäres Subjekt, das da vielleicht eines Tages in Zukunft kommen mag. Würdest du jetzt sagen, wir haben heute ein revolutionäres Subjekt, oder soll sich unsere Kritik irgendwann an Menschen, an ein Subjekt in der Zukunft richten? Würde ich gern von dir beantwortet haben und dann danach von jedem Einzelnen der anderen, wenn es geht. Okay, damit ist dann die Reihenfolge auch festgelegt, wenn wir so mitspielen. Ja. Jutta. Wir hätten irgendwie 3 Tage Zeit gebraucht für das Ganze, weil natürlich, aber ist egal, es ist ja einfach nur eine Art Vorwort für Diskussionen, die noch stattfinden können. Nehmen wir es mal so, weil irgendwie der Anspruch, den ich dann immer im Kopf habe, der ist natürlich Quatsch, dass man die Sachen immer sofort alle klären muss, das geht ja gar nicht. Also zu den Befreiungsbewegungen, die habe ich in einem bestimmten Zusammenhang erwähnt, und zwar in dem, dass ich gesagt habe, das ist auch sozusagen auch nur ein Ersatzwort, das müsste man länger ausführen, als die Systemkonkurrenz durch Auflösung der Sowjetunion vorbei war, wurde vielen, auch Leuten wie mir, die Ältere werden das wissen, deswegen ist für manche diese Frage wahrscheinlich ganz drollig an mich gestellt, dass ich sozusagen explizit ich habe immer gesagt, ich bin Linke geworden trotz der DDR und hatte eine explizit kritische Position zu dem, was Sowjetunion war, trotz Anerkennung von einem. Also das ist so viel, kann jetzt nicht die ganze Geschichte der sowjetischen Außenpolitik darstellen. Aber ich habe hier nur gesagt, und das andere ist dann auch Fantasie des Fragestellers, dass mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz klar wurde, dass die Reibung, die diese Konkurrenz, dieses Verhältnis vorher ausgemacht hat, dass die Reibung Nischen ermöglicht hat, in denen bestimmte Befreiungsbewegungen, die müsste man ja sich einzeln vornehmen, einzeln charakterisieren, wann waren sie sozialrevolutionär, wann waren sie nur nationalistisch, wann haben sie ihre Charaktere verändert, gab es und so weiter, dass die Reibung weg war und damit auch ein gewisser Raum, in dem sich bestimmte Befreiungsbewegungen, die ich jetzt nicht differenziert darstellen kann, sich entfalten konnten. Das ist einfach eine objektive Tatsache. Unabhängig davon, dass ich, wenn wir jetzt das Thema Außenpolitik der Sowjetunion hier hätten, die ja sozusagen wahrscheinlich gnadenlos nicht ganz aus dem Stand mit ein bisschen Vorbereitung Vortrag halten könnte, was ich alles in der Außenpolitik der Sowjetunion scheiße fand, von Kuba über Chile bis sonst wohin. Das ist eine ganz andere Frage. Fakt ist, da war etwas weg, was vorher bei aller Widersprüchlichkeit Raum geschaffen hat für bestimmte Auseinandersetzungen, Bedingungen geschaffen hat, die dadurch einfach andere waren und hinterher zu und vorbei. Weil hinterher sozusagen die Haltung entstand, jetzt können wir durchziehen, jetzt gibt's den Gegner nicht mehr. Wobei das natürlich nicht ganz stimmt, wenn du dir anschaust, geostrategische Auseinandersetzungen, die sich auf den Kaukasus beziehen, etwa also auf zentralen Mittelasien, dann hast du Konkurrenzen immer noch, wenn es darum geht, wo du welche Pipelines dranlegst und das immer der sogenannte, wie war das alte Wort, der weiche Bauch von Russland müsste sozusagen, darunter müssten die Leitungen geführt werden, damit man keine territorialen Konflikte gibt. Es gibt also unendliche Kettenreaktionen und da müssten wir mehr Zeit haben, um sie genauer zu besprechen. Das zweite ist, was jetzt verknüpft wurde von dem ersten Fragesteller war, der angebliche Widerspruch, also Krieg oder antimilitaristisch zu sein, aber trotzdem militant oder die Möglichkeit von, oder zu sagen, Revolutionen sind nur mit gewaltsamen Mitteln durchsetzbar. Ich kenne auch kein Beispiel. Das sind 2 vollkommen verschiedene Stiefel. Das eine ist, wenn Menschen sich selber befreien und haben über einen langen Zeitraum andere Versuche gemacht, kommen in eine Situation, wo es kann ja eine Fehleinschätzung sein, wo es ihnen gelingen könnte, dann wird das nicht mit Lichterketten gehen. Das ist ganz klar. Es gibt auch kein Beispiel in der Geschichte, wo das je möglich gewesen ist. Das heißt doch nicht, dass ich sage, oh fein, jedes Blutbad ist eine ganz wunderbar fortschrittliche Angelegenheit. Was für ein Schwachsinn. Also man kann die Widersprüche jetzt auch künstlich aufbauen. Und wenn ich jetzt noch was an der Frage nach den Widersprüchen nicht verstanden habe, dann bitte ich dich einfach nochmal zu fragen. Ja, mach den mal. Ich würde da mal weitermachen, genau. Ja. Und zwar würde ich gerne auf Thomas antworten wollen. Ich muss selber sagen, ich fand es klang super. Gleichzeitig fand ich es allerdings so ein bisschen billig. Weil das, was du mir oder uns, der Broschüre, wie auch immer, ja vorwirfst, das ist einfach nur Unterstellung. vielleicht habe ich es nicht gut gemacht, aber worum es mir ging, auch auf diese ökonomische Rationalität zu verweisen, ist, dass ich mich bemüht habe, mehrere Bestimmungen zu setzen. Und das war eine Bestimmung von dem Phänomen. Der andere, und gerade deshalb habe ich auf Marx Religionskritik verwiesen und auf den Nationalismus als Alltagsreligion, um eben auch dieses irrationale Element deutlich zu machen. Insofern kann ich dann sagen, das, was du sagst, dem stimme ich zu. Also gerade der Nationalismus als Alltagsreligion, der Opfer fordert, jenseits der eigenen Interessen, der die Glückseligkeit und das Paradies aufs Jenseits vertagt, auch das ist Teil des Nationalismus. Der Hinweis aus Hamburg, dieses Zitat, Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen, ich hätte es fast falsch schon gesagt, so geht ja das Original. Das ist ja tatsächlich der Nationalismus. Und wenn man sich heute nationale Ideologie anschaut, dann schwingt das doch ja schon mit. Aufackern für den Standort jenseits der eigenen Interessen. Alles das, was du ansprichst, mal blau machen, mal ruhig machen. Wir sind hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Ich kenne das ja alles. Natürlich gibt's sowas. Und trotzdem kannst du dich vom Tisch fegen, dass die Subjekte, selbst die, die sagen, Mensch, innerlich habe ich schon längst gekündigt, aus sozialer Angst mitmachen und ganz genau wissen, Scheiße, wenn ich hier nicht mitspiele, dann falle ich gegebenenfalls durchs soziale Netz. Das ist eine Bestimmung, mit der man sich auseinandersetzen muss von anderen. Klar hat die Nation... Im Kern ist es eine eingebildete Gemeinschaft. Das ist eine Form von Fiktion. Das wollte ich mit dem Verweis auf die marxische Religionskritik stark machen. Wenn du jetzt sagst, wir würden das komplett unter den Tisch fallen lassen, zu dem Punkt. Das andere ist, wo du gesagt hast, na klar, es hat sich was getan bezüglich auch Modernisierung des deutschen Nationalismus, dass du da vorsichtiger bist. Ich glaube, Grund zur Vorsicht ist durchaus geboten, weil machen wir uns nichts vor. Du selbst, Jutta, ich meine, wir alle haben versucht, darauf zu verweisen, was der Kapitalismus doch für eine zerbrechliche Ordnung ist. Und was wissen wir denn, und deshalb habe ich am Anfang auch bewusst vorangestellt, dass das, was Nationalismus ist, dass das Nationale ein umkämpftes Terrain ist. Wer weiß, wie sich der Nationalismus unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen entwickelt? Und welche Form von Nationalismus, welche Form von reaktionärem Antikapitalismus auf einmal dann wieder eine gesellschaftliche Option ist. Natürlich darf man da nicht gutgläubig sein und sagen, Mensch, Deutschland ist auf einem super Wege, großes Lob. Das ist ja totaler Bullshit. Und so wollte ich hier auch nicht verstanden werden. Und auch das Beispiel, du hast ja selber darauf verwiesen, die Weimarer Republik, was war das gemessen an vorgehenden Gesellschaften, am Kaiserreich und an der wilhelminischen Zeit, was war das für eine liberale, aufgeklärte Gesellschaft? Wie viel ist da in Bewegung geraten? Und die Geschichte hat uns gezeigt, auch das war keine stabile Ordnung innerhalb der Geschichte des Kapitalismus. Das Gegenteil war ja das Fall. Insofern teile ich da deine Vorsicht und wollte jetzt auch nicht der BRD im Prinzip den Persilschein ausstellen, alles super gemacht. Auch das wäre ein Missverständnis oder eine bösartige Unterstellung. Die dritte Frage, die hier so ein bisschen im Raum stand, also einmal die Frage ist, wer macht die Revolution? Da gab es zum Teil richtige Hinweise. Ich glaube, so diese Logik, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ist gänzlich verkehrt. Das sollten für uns keine Kriterien sein und sollte auch nicht zu Missverständnissen führen. Ich glaube tatsächlich, wozu es bedarf, ist eine Negation im doppelten Sinne. Einmal als Negation, als radikale Kritik des Kapitalismus, Und Jutta hatte dazu gesprochen, gleichsam und gerade wenn es um 20 Jahre Mauerfall geht, auch als eine Kritik am Realsozialismus. Das müssen wir beide leisten und irgendwie das Thema Realsozialismus, das ist irgendwie so langweilig und grau, dass man sich damit kaum auseinandersetzen will. Auch das muss man aber machen, um tatsächlich zu sagen, warum sind alle bisherigen Versuche, sich über die kapitalistische Produktionsweise zu erheben, bisher so grandios gescheitert. Und da muss man sich tatsächlich den Organisationsprozess im Realsozialismus ansetzen und man muss sich mit diesen frühen Diskussionen, die die kommunistische Bewegung begleiten, ja nicht erst seit der Oktoberrevolution auseinandersetzen, also dieser Frage von Räte versus Partei, diese gesamten Organisationsmodelle. Das mag erstmal abwegig klingen, ich glaube aber tatsächlich, dass im Rahmen auch so von einer linken Selbstkritik das durchaus produktiv sein könnte, weil Fakt ist ja, wenn wir sagen, ja, Kapitalismus abschaffen, da fragen die Leute, ja und wie? Und dann finde ich es, also ich bin da selber hin und her gerissen. Ich glaube, viel muss aus der Kraft der Negation gehen. Also das, was Marx mit seinem Kapital versucht hat, Darstellung und Kritik des Kapitalismus in einem, daran sollten wir festhalten. Oder andersrum formuliert, ich glaube, das ist sowas, bei Adorno heißt es das Bilderverbot, also man soll das ganz andere nicht bebildern, weil, und damit endet so ein bisschen unser Aufruf, der Kommunismus ist tatsächlich ja kein Ideal, was so entworfen wird, sondern der Kommunismus wird das Ergebnis tatsächlich der tätigen Subjekte, der Kommunistinnen und Kommunisten sein, die Gesellschaft umgestalten wollen. Insofern wäre es hirnrissig, jetzt was zu entwerfen. Nichtsdestotrotz glaube ich gerade im Gespräch mit den Kapitalismuskritikern, mit Michael Heinrich und, die sind sehr gut in der Kritik, auch die Analyse zu präsentieren und greifen dann immer zu so einem Kunstgriff, indem sie sagen, ja eigentlich müsste man mal über eine Alternative zum Kapitalismus reden und dann ist die Diskussion eigentlich beendet. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch ein bisschen weiter hervorwagen müssen, wenn wir sagen, diese Gesellschaft ist gänzlich falsch eingerichtet und wir wollen, unser Ziel oder Zweck ist es, die Gesellschaft nach humanen Zwecken, wie es bei Adorno heißt, einzurechnen. Da muss man auch schon ein bisschen weiterarbeiten und die Frage klären, wie soll denn die gesellschaftliche Selbstorganisation über Produktion und Verteilung, also über Muße und Arbeit, wie soll das alles stattfinden, wenn man zu Recht nicht den Markt will, nicht die Diktatur der Produktion und nicht den autoritären Staat haben will? Ich glaube, auch die Diskussion lohnt sich aufzugreifen, ohne dass ich jetzt sagen würde, wir als Top, wir haben da mal was ausgearbeitet, da geht der Weg lang. Das dazu, also wer macht die Revolution? Die Menschen werden es machen. Die Gesellschaft, die sich dazu entscheidet, sie will nicht mehr so leben. Das ist unglaublich unbefriedigend, aber ich glaube, mehr kann man heute leider noch nicht sagen. Alle, die sich ohne Waffengewalt überzeugen lassen. Lass uns nochmal, also weil ich bin ja gar nicht Ich bin gar nicht daran interessiert, dass aus Gründen wie Punktemacherei Differenzen aufgepustet werden. Deswegen sage ich mal so etwas Lächerliches, wie dass ich das für ein sehr verdienstvolles Dokument halte. Das ist lächerlich, weil dafür sind wir nicht auf der Welt, uns sowas zu bescheinigen. Ich wollte damit nur sagen, dass in einer Zeit, wo überhaupt sozusagen die Gleichsetzung im pseudolinken Altersbewusstsein lautet, Staat ist gut, privat ist schlecht. Das ist ja das, mit dem wir als wirklichen Mainstream konfrontiert sind. Sogar Jutta, die schlägt sich großartig in so einer Talkshow. Und ich bin da nicht streng, weil ich weiß, da ist auch immer Glück oder schlecht oder Pech, ob man mal überhaupt eine Chance hat oder sowas. macht einen furchtbaren Fehler in dieser Talkshow und fasst auch noch die Verstaatlichung der Banken ins Auge. Wahrscheinlich hast du auf der Rückfahrt schon gedacht, Scheiße. In dem Moment wurde mir der Satz abgeschnitten. Meinst du, ich wollte dabei bleiben? Das ist, wenn man hier drum anfängt. Ich wollte ja. Dich auch gar nicht. Also, wir sind doch alle nur solidarisch miteinander. Nein, ich wollte sagen, diese Verlockung überhaupt nachzugeben, dass man in der Krise ein Konzept hat, das sozusagen den Staatsinterventionismus oder den stärkeren staatlichen Sektor gedanklich privilegiert gegenüber den Privatisierungssachen und gar nicht mehr nach dem Inhalt fragt. Das ist etwas Allgegenwärtiges und das macht das Ding so wertvoll. Ich will trotzdem nochmal... Ich werde es jetzt nicht mehr durchkommentieren. Ich habe die Passage zum Ersten Weltkrieg auf die Schnelle nicht gefunden. Aber doch andeuten, worin die Differenz oder die Meinungsverschiedenheit besteht. Das ist hier aus diesem Schlussinterview, was hier in der Broschüre führt. Da sagt Sarah: Die Chancen der Individuen hängen entscheidend von der Konkurrenzfähigkeit ihres Staates ab. Insofern haben bürgerliche Ideologien wie der Nationalismus einen rationalen Kern. Die Bürger bilden tatsächlich eine nationale Schicksalsgemeinschaft untereinander und mit ihrem Staat. In der Wirtschaftskrise wird das vom politischen Personal der BRD auch explizit so formuliert. Jetzt zitiere ich auch extra weiter. Dass dabei ständig Menschen auf der Strecke bleiben und eigentlich alle unter den bürgerlich-kapitalistischen Zwängen leiden, ist nüchtern und ganz demokratisch mit einkalkuliert. Schicksalsgemeinschaft, tatsächliche Schicksalsgemeinschaft, rational. Das sind die Begriffe, wo ich sage, da unterschätzt ihr sozusagen die aus der falschen Sehnsucht nach Gemeinschaft entspringenden Irrsinn gegenüber den materiellen Interessen. Das ist das Ding, was man, vertiefend diskutieren müsste. Und das geht ganz schwer auf dem Podium. Was mein Anliegen ist, zum Beispiel mit dem Nationalismus der Massen, der uns ja verbietet, überhaupt noch empirisch von einem revolutionären Subjekt zu sprechen, vom Rassismus der Massen. Ich meine trotzdem, es muss das permanente, von der Herrschaft Erzeugte daran gesehen werden. Nur das macht möglich, sozusagen die Wirkungsmacht und Bedeutung der ideologischen Apparate, aber auch der die Gesellschaft strukturierenden Gewalt zu begreifen. Ein letztes Zitat, Adorno. Er schreibt, der Herrschaft passte es ins Konzept, wenn das, was sie aus den Massen gemacht hat und wozu sie die Massen drillt, aufs Schuldkonto der Massen verbucht würde. Anstelle des den Massen Vorenthaltenen wird von ihnen reaktiv aus Ranküne genossen, was von Versagung bewirkt ist und die Stelle der Versagung usurpiert. Da glaube ich, haben wir, wenn ich selbstkritisch nachdenke über die erste Hälfte der 90er Jahre, oder ich spreche über mich, ich nehme das Wort wir zurück, ich meine mich, übertrieben. Es war etwas Befreiendes, zu sagen, nee, wir beschönigen Bewusstsein, Taten der Massen nicht mehr. Aber den Aspekt des Gemachten haben wir teilweise durch einen neuen Mechanismus, ein Angeekeltsein von den unteren Schichten der Gesellschaft ersetzt. Sowas wie Nationalismus ist tatsächlich etwas, kannst du nicht fassen mit der Kategorie des notwendig falschen Bewusstseins alleine, die übrigens eine höchst problematische ist, so ähnlich problematisch wie die des ideellen Gesamtkapitalisten, sondern da musst du schon reflektieren, dass es auch so etwas gibt wie ein permanentes Eintrichtern, gegen das ein unglaubliches Maß an Individualität oder individuelle Autonomie möglich ist, um dem überhaupt standzuhalten. Also diese alles überwölbende Selbstverständlichkeit, bei jedem Sportereignis für Deutschland zu sein, sich dem zu entziehen, ist eine Herausforderung. Ist eine Herausforderung, die nicht nur darin besteht, mal einen geheimen Gedanken zu haben, die anderen spielen besser, hoffentlich schießen die bald ein Tor, sondern die darin besteht, dass man ja beobachten muss, dass ein Großteil von Sport überhaupt nicht wegen des Genusses des Gebotenen, sondern wegen des nationalen Sieges konsumiert wird. Es ist doch völlig klar, kein Mensch würde freiwillig Biathlon gucken, gewinnen nicht Deutsche oft. Das ist keine gewagte These von mir, sondern die Einschaltquoten von Tennis sind um 97% zurückgegangen. Und es gibt nur einen Grund. Das gibt nicht mehr Boris Becker, Michael Stich und Stefanie Graf. Also die Leute haben keinen Genuss an dem Tennisspiel. Das ist das Wort Surrogat von Adorno. Sondern sie sind dermaßen darauf gedrillt, dass es auf ihr Leben nicht ankommt, dass sie wenigstens an Fremden siegen, die sie als eigene antizipieren, weil man den gleichen Pass hat, genießen. Und diese Kompliziertheit, dieses permanent Gemachte, wenn wir das nicht mitdenken, dann kommen wir zu einer falschen Rhetorik der subjektlosen Herrschaft, des notwendig falschen Bewusstseins und vernachlässigen auch die Gewalt als eines der großen, die Gesellschaft strukturierenden Momente, glaube ich. Okay, also es gab noch zwei Wortmeldungen. Vielleicht überlegt sich, wird das auch so als letzte Wortmeldung, dass wir dann nochmal so Abschlussworte von. Okay, willst du dann zuerst? Vor den? Ist schon der nächste. Okay. So. Mit dem bin ich um 3 zu. Okay. Ich weiß, dass eine Stunde vorgeht. Trotzdem ist der Zug weg. Können wir die dann noch brennen? Eine Viertelstunde. Ja, okay, dann müsstet ihr euch beide beeilen und dann kommt. Ja, eigentlich war der andere. Ja. Ja. Okay, das geht eigentlich relativ kurz. Ich hätte an den bisherigen älteren Hemd eine Frage bezüglich des Eingangsstatements. Da hat er sich in irgendeiner Form. Thomas, könnt ihr bitte auch kurz zuhören? Ich war gerade was ganz Wichtiges zu klären. Die Sache mit der Talkshow musste geklärt werden. Ja, okay. Ja. Aber sorry. Entschuldigung. Aber in seinem Eingangsstatement hat er sich positiv auf den Postmodernismus bezogen. Man könnte ja was davon übernehmen. Und da würde es mich interessieren, ob er sich darunter vorstellt, dass man Kapitalismus so lange dekonstruieren kann, bis er sich auflöst als Begriff zumindest. Also vielleicht wäre das ein bisschen erklärungsbedürftig. Ich würde interessieren, wenn wir in einem Klima von der Diktatur auf Abruf uns befinden. Also ich würde sagen, es ist eine zunehmende autoritäre Stimmung. Wo würdet ihr oder Menschen hier sehen, sind vielleicht noch diese Risse und Verwerfungen, an die es sich lohnen würde, anzuknüpfen? Oder ist gerade nur noch die Zeit, dass wir, die Marginalen, unter uns bleiben und uns erstmal schlau machen und weiter diskutieren? Seht ihr Orte, wo Risse sind, sein könnten, an die es lohnt? Wenn die Zahl der Marginalisierten verhundertfacht, sind sie es vielleicht noch, aber schon nicht mehr so doll. Sind sie was? Was? Das habe ich nicht verstanden. Nee, Pointe ist nicht angekommen. Nee, schade. Nein, ich wollte. Gegenwärtig habe ich eine große Wertschätzung für das, was man Nischen nennt. Das stimmt, weil ich bin davon überzeugt, unsere Haupttätigkeit besteht darin, ein paar kluge Gedanken durch trostlose Zeiten zu retten. Und das ist nicht selbst ausgesucht. Und deswegen interessiert mich im Moment sozusagen wie viel marginalisierte Club bleiben. Das gibt's manchmal. Das ist nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes. Ist doch ein Abend dafür heute. Schon ein Abend dafür. Mal besser, mal schlechter. Nachher ist ja Party. Da lernen wir dann ja noch, dass der Link seinen Spaß macht. Und wenn es alles soweit gut. Das reicht mir nicht, nein. Es ist einerseits wahnsinnig richtig, vor allem sich dem zu entziehen, was ständig an Konstruktivitätszwang auf einen niederdonnert und was ja irgendwie mit jeder Generation wieder von vorne an Verblödung anfängt und an Regression. Aber wenn ich das jetzt höre, was du sagst, kann ich einerseits ganz doll nicken und andererseits aber auch sagen, jetzt stelle ich mir vor, wie das hier, vielleicht ist das eine falsche Art, damit umzugehen, in manchen Köpfen ankommt und denke mir so ein paar Studis aus Mittelschichtsfamilien, die jetzt mal während des Studiums Zeit haben nachzudenken, die denken, ach fein, dann reicht's aber auch, gründen wir einen Club und lesen wir ein bisschen was und dann, wenn in 4 Jahren das Studium vorbei ist, dann passen wir uns an, weil zwischendurch war ja gar nichts, wo unser Hirn hätte was mehr lernen müssen als von Texten. Ich bin irgendwie der unwiederbringlichen festen Überzeugung, jedenfalls solange mich irgendwelche Verhältnisse und Kämpfe eines Besseren belehren, dass es eine Notwendigkeit gibt, die Erkenntnis zu verbinden mit einer gezielten Suche vielleicht nach Konflikten, mit einem Versuch durch Polarisierung raus in gesellschaftliche Verhältnisse rein, sich meinetwegen Prügel zu holen, wenn man mit den falschen Leuten was diskutieren will, wofür die gar nicht offen sind. Aber wenn ohne dieses Training passiert gar nichts, außer dass wir weitere Elfenbeinturmzirkelchen kriegen, die dann irgendwelche Ergüsse schreiben, sich gegenseitig wunderbar zitieren, ihre Kategorien um sich her schleudern, die der Abgrenzung dienen, aber nicht dem Klügerwerden dienen. Das ist eine Verwechslung auch manchmal mit theoretischer Tiefe und Genauigkeit und bestimmten akademischen Zirkeln, von denen es wieder so unglaublich viele gibt, jedenfalls in den Städten, in die ich so komme und wen ich da so kennenlerne. Das heißt, ich möchte schon gerne hin und deswegen, das finde ich an dem Bündnis um ganz so gut bei allen Differenzen, die es da auch noch geben mag, dass es da die Versuche gibt zum Beispiel, also in Frankfurt haben wir jetzt 2-mal die Erfahrung gemacht, in einer Stadt, in der es über Jahre weg überhaupt nicht möglich war, zu demonstrieren, jedenfalls die junge radikale Linke, ohne auszusehen wie ein Gefangenentransport der Polizei, also nicht sichtbar zu sein zwischen hochgerüsteten Arschlöchern in Uniform. Und eine ganzen Jahre, die man als ältere Linke beobachten konnte, dass junge Linke sich gefallen ließen, vor Demonstrationen halb ausgezogen zu werden, an Häuserwände gestellt, abfotografiert, Taschen durchsucht, also sozusagen Sachen, wo wir schon das Kotzen kriegten nur beim Zusehen, weil wir wurden durchgewunken, weil von uns die Polizeieinsatzleitung ja wusste, dass wir unsere Rechte kennen und dass wir uns beschweren würden. Also Augenblinkern zu uns und die Jungen dann malträtiert, die sich das aber Jahre so, und das ist jetzt vorbei und das hat was damit zu tun, dass da Leute kamen, aus Antifa-Kreisen sozusagen politisiert, mit ihren politischen Fragen und Interessen jetzt sich verbreiternd, die dann, während sie einerseits schlauer werden, andererseits aber auch sozusagen die Kämpfe auf der Straße nicht aufgeben und das dem jetzt neue, bessere Qualität verliehen haben. Und ich finde, dieser Kontext muss mindestens sein. Ob man das dann gleich organisieren nennt, weiß ich nicht. Und reformistisch anfällig ist alles Mögliche, was man tut. Deswegen, wir sind alle widersprüchliche, auch wenn wir es nicht wollen, bürgerliche Individuen und kommen aus dieser verkackten Gesellschaft und tragen alles Mögliche mit uns mit und müssen dann mühsam über Jahre versuchen, den Dreck loszuwerden. Darum geht's ja auch. Aber deswegen, das nur auf das sozusagen auf das Lesen und auf das ist mir, ich weiß, was du meinst, Thomas, und wir kennen uns ja lang genug, dass ich auch weiß, was du damit nicht meinst. Ich habe nur gerade überlegt, wie das hier wohl ankommen könnte und der Form von Rezeption wollte ich gern eine kleine Grenze setzen, dass ich finde, das Lernen von Konflikten ist unendlich wichtig. Ganz kurz rein. Ich meine das so, dass ich bin ja überhaupt kein Feind von Praxis und keiner von Demo. Also, ich bin kein Fetischierer von Praxis. Und ich glaube nur, dass Theorie auch Selbstzweck haben muss, ja, und nicht immer die Taschenlampe, die uns den Weg leuchtet. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, ist einverstanden. Es widerspricht was dir. Ich sagen wollte, ich vermute immer hinter der Frage nach den Rissen, die Sehnsucht, die gesellschaftlichen Polaritäten zu finden, die erfolgsträchtig sind. Das ist mein Motiv. Also ich habe wie verrückt mitgerödelt. Manchmal kriegt man ja einen Fimmel. Also gerade im Alter kriegt man manchmal einen Fimmel und denkt, jetzt muss ich noch eine Demo organisieren. Als in Hamburg dieser Brechmitteleinsätze war, an dem dann auch ein Mensch krepiert ist. Es kamen weniger als 100 Menschen zu der Demonstration. Und der wichtigste Einwand war, dass das doch überhaupt kein Thema sei, an dem man die Gesellschaft polarisieren könnte. In der Gesellschaft passiert etwas ganz Relevantes. Also im Brechmitteleinsatz hebt sich das Folterverbot auf. Das ist nicht übertrieben. Also ich mache jetzt hier nicht ein alarmistisches Wort. Wer das weiß, wie die Leute da gefesselt auf den Stühlen hängen, damit sie sich erbrechen. Das wird mit Schwarzen hauptsächlich gemacht, damit sie die vermuteten Kügelchen ausspucken. Und wer weiß, das muss ich dazu sagen, 96% der CDU-Wähler, sagt das Hamburger Abendblatt in Hamburg, sind für den Brechmitteleinsatz. 94% der SPD-Wähler, 88% der FDP-Wähler, und 72% der Grünen Wähler. Damals war die Partei Die Linke, das ist ja ein paar Jahre her, noch nicht Gegenstand der Befragung. Ich vermute, sie schnitte schlechter ab als die Grünen und vielleicht besser als die FDP. Das, also sozusagen, was ich sagen will, ist, lass uns sinnlose Sachen machen. Es geht nicht darum, demofeindlich oder sowas zu sein. Jedenfalls, lass uns nichts machen, was a priori die Berechnung hat, wo kriege ich gerade den gesellschaftlich relevantesten Widerspruch zu fassen, weil das ist sozusagen die ganze Geschichte der Anpassung, ist eine Geschichte des Nachdenkens, mit welcher Aussage man die größten gesellschaftlichen Potenziale auf seiner Seite hat und die Parteiform, der wir beide ja mal angehört haben im Sinne von Wahlparteiform, hat ein Teil dessen, dass wir da so furchtbar abgekackt haben, bestand darin, dass wir beide Repräsentanten waren, das zu thematisieren, was gerade weniger Zustimmung in der Bevölkerung als die grünen Stimmen hatten, während eigentlich Politik soll die Kunst sein, das zu thematisieren, wo man mehr Zustimmung hat, als man Wählerstimmen hat. Das ist jetzt ein bisschen schematisch auf die Wahlpartei übertragen, aber das sehe ich als die eigentliche Gefahr von Attack, von interventionistischer Linker, von und sowas, sich sonnen in solchen Liedern wie Sie sind 7 und wir sind 7 Milliarden. Das ist nämlich die Verkündung der Unwahrheit. Das Bedürfnis, das war wirklich nur das Motiv. Den Rissen nochmal richtig zu stellen? Mir ging es eher um die Frage, ob wir irgendwo Orte sehen, in denen es kollektiven Widerstand gibt. Weil das ist für mich der Gegenpol zu einer autoritären Klima. Nicht nach der Suche nach, das ist jetzt der eine Hebel, und wenn wir da drauf springen, dann klappt es aber. Aber ich würde es so sehen, dass es, wenn wir radikalisiert sind, es irgendwo ja auch ein Anfang gibt, mit einem Wunsch nach einem Mehr. Und da brauchen Sie nicht mehr eine Frage. Oder sagen wir einfach, gibt es gerade den Matthias? Boah, soll ich da helfen? Ja. Thomas hat eigentlich so ein schönes Schlusswort gesprochen. Ich meine, es klingt ja fast so ein bisschen banal, bei Adorno anzusetzen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber es ist nie falsch, das Richtige zu tun. Das ist irgendwie so eine linke Binsenweisheit, die so aufgekocht wird nach dem Motto, trotz alledem. Aber dazu gibt es ja tatsächlich keine Alternative. Und also wir haben mit Sicherheit nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das wird immer auf so ein Trial and Error hinauslaufen, dass man neue Sachen ausprobiert und seine Lehren daraus zieht. Ich kann nur allen empfehlen, Thomas, du warst das letzte Mal da auf der Demo, zum 23. Mai tatsächlich nach Berlin zu kommen. Am 7. November, um gegen diese gesellschaftliche Formierung, diesen nationalen Diskurs zu demonstrieren und den möglichst lautstark und subversiv zu stören. Und als zweiten Termin und als Empfehlung, wenn das so ein bisschen zu blöd ist, einfach durch die Straßen zu laufen, als ums Ganze veranstalten wir vom 20. bis zum 22. März, leider auch in Berlin, die Marx-Herbst-Schule. Da wird im November, ach, im November, 20. bis 22. November, dort lesen wir den zweiten Band des Kapitals, auszugsweise mit Tutoren. Ich glaube, ist ganz gut für diejenigen, die sagen, ich will mal ein bisschen intensiver mich auch mal wieder mit theoretischen Fragen beschäftigen. Das ist aber auch so ein bisschen die Spannbreite, in der wir also ums Ganze tätig sein wollen, und wird uns natürlich freuen, das zu nutzen. Ansonsten gibt es hier auch eine schlagkräftige Gruppe vor Ort, die sich auch immer über neuen Zuspruch freut.